auch ein wissenschaftliches Institut darf sich leisten, nicht alle Probleme selbst zu lösen, sondern Gäste einzuladen und die nach Antworten zu fragen. Das haben wir letztes Jahr gemacht, im Juli. Wir schrieben 7 uns kompetent, aber auch gegensätzlich erscheinende Autoren an und luden sie ein, an einer Podiumsdiskussion zu Theorie und Agitation teilzunehmen. Zweite eingeladen, konnten aus Zeitmangel nicht nach Hannover kommen. Die übrigen sehen Sie hier versammelt. Und in dem Einladungsschreiben haben wir folgende Fragen formuliert. Ist die öffentlich gemachte theoretische Einsicht bereits Agitation? Agitation mit der Wahrheit? Oder muss Agitation im Unterschied zur Theorie an die unmittelbare Erfahrung der Einzelnen anknüpfen, um überhaupt gehört zu werden? Wenn ja, in welcher Weise? Oder ist etwa eine der beiden Zeilen, Theorie oder Agitation, obsolet geworden? Auch die Frage nach den Adressaten von Theorie und Agitation stellt sich in diesem Zusammenhang. Ich habe Ihnen gesagt, das Gesellschaftswissenschaftliche Institut kennt die Antwort auf diese Frage nicht. Würden wir die Antwort kennen, dann handelt es sich heute Abend um eine rein agitatorische Veranstaltung. Das ist nicht der Fall. Wir erwarten allerdings, dass wir heute Abend Antworten hören zu diesen Fragen, dass die von uns eingeladenen Gäste sich als so kompetent erweisen, wie wir es erhoffen. Und darum darf ich recht herzlich die 4 hier vorne Sitzenden begrüßen und Ihnen vorstellen. Ich beginne links außen, von mir aus gesehen. Professor Erich Hahn war ehemals Leiter des Instituts für marxistisch-leninistische Philosophie an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED. Er hat also in einer sicher sehr einflussreichen Position mitgewirkt, weniger über die kapitalistische Produktionsweise, ob nun theoretisch oder agitatorisch, aufzuklären, sondern den Sozialismus in der DDR zu verteidigen. Daneben sitzt Joachim Brun von der Initiative Sozialistisches Forum Freiburg. Ihm ist, so scheint uns, schon die Theorie suspekt geworden, da sich, ein Zitat aus einer seiner Schriften, Wahrheit nicht innertheoretisch erzeugen lässt. Rechts neben mir, noch nicht da, Thomas Ebermann, doppelt freier Autor aus Hamburg. Das kann auch der Grund sein, weshalb er nicht gekommen ist. Das GD ist nicht so reich, um wahrscheinlich das zu zahlen, was er für seinen Lebensunterhalt üblicherweise bei einer solchen Veranstaltung nehmen muss. Wir haben ihn eingeladen, weil er als Kommunist versucht hat, die Grünen ihm zu einer linken Partei zu machen und das Parlament als Tribüne der Agitation zu nutzen. Wie Sie wissen, haben die Grünen Zentralisten und Antifolger und die, kein Mensch weiß, wieso sie so heißen, die Alos und Joschka Fischer, diesen Versuch vereidigt. Daneben im Moment steht Karl Held von der Redaktion des Gegenstandpunkts in München. Karl Held hatte mit der MG eine kommunistische Organisation gegründet in den 70er Jahren, für die ihrem Programm zufolge das erste Charakteristikum einer kommunistischen Organisation in der Institutionalisierung wissenschaftlicher Arbeit und Ausbildung liegt. Schließlich Professor Bulthaupt vom Philosophenseminar hier in Hannover, uns auch verbunden als Beiratsmitglied des Gesellschaftswissenschaftlichen Instituts. Er hat in den letzten 20 Jahren hier versucht, ein, nach seinen eigenen Worten, bescheidenes Ziel zu erreichen, ich zitiere, dass statt desorientierter, anpolitisierter Halbanalphabeten aufgeklärte, wissenschaftlich gebildete Kommunisten die Universität verlassen. Ich danke Ihnen, dass Sie der Einsatz gefolgt sind zu dem Verlauf des Abends. Wir haben die Eingeladenen gebeten, zunächst in einem noch ungestörten Statement von etwa 10 Minuten die Ihnen schriftlich vorgelegten Fragen zu beantworten. Wir werden das in der Reihenfolge machen, in der ich jetzt die Diskussion vorgestellt habe. Und ich bitte Herrn Hahn zu beginnen. Angesichts der Kürze der Zeit und der angekündigt rigiden Diskussionsleitung, die es gelernt wird, was das Zeitproblem betrifft, erspare ich mir alle Bemerkungen über die Unsicherheit, von der meine Befindlichkeit geprägt ist, angesichts dieses Publikums, angesichts dieses Themas und angesichts der Ankündigung oder der Vorstellung. Was verstehe ich unter Agitation? Ich gehe von Beispielen aus. Erstens, in der englischen Revolution des 17. Jahrhunderts wurden Leute, Soldaten, als Agitatoren, Agitators, auch als Agenten übrigens, bezeichnet, die von dieser oder jener Gruppe der reformierten Armee gewählt, bestimmte Forderungen, Positionen oder Interessen gegen diese oder jene andere Fraktion, Offiziere, liberalere oder revolutionärere Positionen, gegen das Parlament oder auch gegen den König vertreten, oder auch einfach im eigenen Lager erläutert und verbreitet. Zweitens, eine große Vielzahl von Bemerkungen und Bestimmungen zum Thema Agitation, auch zum Begriff Agitation, aus der Zeit vor, während und nach den russischen Revolutionen, in den ersten beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts, sowie unter den Bedingungen des Ersten Weltkrieges, findet sich in den Werken Lenins. Sie kennen das. In Aufgaben der russischen Sozialdemokraten 1897 beispielsweise heißt es, Zitat, die Agitation unter den Arbeitern besteht darin, dass die Sozialdemokraten an allen spontanen Kampfaktionen der Arbeiterklasse, an allen Zusammenstößen zwischen Arbeitern und Kapitalisten wegen Arbeitszeit, Arbeitslohn, Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort teilnehmen. Wir haben die Aufgabe, den Arbeitern zu helfen, sich in diesen Fragen zurechtzufinden, die Aufmerksamkeit der Arbeiter auf die größten Missstände zu lenken, ihnen zu helfen, ihre Forderungen an die Unternehmer genauer und zweckmäßiger zu formulieren, in den Arbeitern das Bewusstsein ihrer Solidarität zu entwickeln, das Bewusstsein der gemeinsamen Interessen und der gemeinsamen Sache aller russischen Arbeiter als einer einheitlichen Arbeit. Drittens, der in Berlin gerade zu Ende gegangenen Ausstellung Berlin-Moskau, Moskau-Berlin, verwandte ich die Erinnerung an das Thema Agitprop-Kunst, eine, wie es im Katalog dieser Ausstellung heißt, spezifische Kunst in, Zitat, Zeiten von Krieg, Revolution und anderen tiefgreifenden sozialen Erschütterungen. Die eine Kunst, die auf Tagesbedürfnisse reagiert und eine, wieder Zitat, verständliche und zugleich expressive Bildsprache bis hin zu einer gewissen ideologisch-künstlerischen Aggressivität benötigt. Praktiziert von verschiedenen Lagern in dieser Zeit, sodass von einer voneinander opponierenden Agitationskünsten die Rede ist, widmete sich die Linke in dieser Zeit in diesem Metier sowohl, wie das Zitat aus dem Katalog, dem Pathos des Aufbaus eines neuen Lebens, der Vermittlung utopischer Programme, den Schrecken des Krieges und nationaler Katastrophen, aber auch solchen Fragen wie der Arbeitslosigkeit, dem Kampf gegen den Paragraphen 218 und der Einführung des 8-Stunden-Plans von den 28er Jahren. In der Ausstellung hängen auch zwei Bilder mit dem Untertitel der Agitator. Viertens, meine eigenen Erfahrungen sind zwiespältig. Ende der 40er Jahre Ich war damals Landarbeiter auf einem ehemaligen Rittergut in der sowjetischen Besatzungszone. Wir waren ein wilder Haufen, Umsiedler aus den verschiedensten Ostgebieten, schrieb er mir in Anführungszeichen, gerade entlassene Kriegsgefangene, Leute, die sonst entwurzelt waren, nur nicht geistig, eher noch den vergangenen Nachtrauer und von Hass auf die Sieger erfüllt, viele nicht ohne kriminelle Energie, wie es heute heißen würde. In dieser Umgebung also agitierte ich engagiert, leidenschaftlich, um nicht zu sagen lustvoll, oft mit erheblichem Stimmaufwand, also unbeholfen und gänzlich ohne theoretische Substanz, für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, für die deutsch-sowjetische Freundschaft, für die ABF, jene Vorstudienanstalten, die von den Töchtern und Söhnen der Arbeiter und Bauern geübt werden sollten, um das Bildungsprivileg zu brechen und Kader für die neue Macht zu bekommen. Und ich argumentierte nicht zuletzt für die Gründung einer Betriebsgewerkschaftsgruppe der IG Metall. Agitation also gegen Faschismus und Krieg, wenn auch zu spät, für soziale Gerechtigkeit, eingebettet in eine notwendige und tiefgreifende soziale und geistige Umwälzung. Da es andererseits, was meine persönliche Erfahrung betrifft, in den 80er Jahren der Versuch mittels Agitation bzw. überhaupt ideologischer Aktivität schwerwiegende Diskrepanzen zwischen einem bestimmten Konzept und einer bestimmten Realität überbrücken, kompensieren, kaschieren oder anders auf Gesellschaft zu wollen. Der Versuch scheiterte, wie man weiß. Die Agitation verselbstständigte sich gegenüber der Theorie und der Realität. Der Funktionswechsel sozialistischer Ideologie von der Opposition zur Affirmation misslang. Agitatorische Künste erwiesen sich, sofern von Kunst geredet werden kann, erwiesen sich als ohnmächtig und schließlich kontraproduktiv gegenüber bestimmten Interessen und Erfahrungen sowie angesichts fehlerhafter Arbeit. Dabei nehme ich für die agitatorischen Aktivitäten durchaus in Anspruch, dass sie letztlich legitime, emanzipatorische, sozialistische Interessen zur Geltung brachten. Umgekehrt kann ich die Interessen und Erfahrungen, an denen sie vertraten, keinesfalls schlechthin als illegitim, anti-emanzipatorisch oder antisozialistisch machen. Wie auch immer, es ging nicht zusammen. In einem zweiten Schritt möchte ich aus diesen Beobachtungen einige Merkmale von Agitation folgern. Erstens scheint die Beziehung von Agitation zu Theorie sehr stark und vielfältig vermittelt zu sein, um es vorsichtig auszudrücken. In der Dialektik von Wahrheit und Wirksamkeit als Kriterium der Beurteilung geistiger Gehalte liegt offenbar bei der Theorie das Schwergewicht mehr auf Wahrheit, sollte liegen, bei der Agitation mehr auf Wirksamkeit, sollte liegen. So sehr Theorie zu ihrer Massenwirksamkeit der Vermittlung natürlich durch Agitation bedarf und so sehr sozialistische Agitation ihre Stärke aus ihrer Nähe zur wissenschaftlichen Wahrheit beziehen sollte, so wenig darf außer Acht gelassen werden, dass Agitation und ihre Wirksamkeit von viel, viel mehr unterschiedlichen Faktoren abhängt. Zweitens. Ich weiß nicht, ob die Beobachtung zu verallgemeinern ist, aber die meisten der erwähnten historischen Paradigmen oder Kristallisationspunkte von Agitation waren Produkt und Vehikel einer revolutionären Tendenz, einer revolutionären Epoche. Drittens. Sie waren die Artikulation von Interessen, Erfahrungen, Hoffnungen, Erwartungen, Bedürfnissen oder Stimmungen, die sich um ein historisches Projekt um ein System mehr oder weniger fassbarer Ideen, um ein antizipatorisches Konzept, um einen Entwurf, zu dem sich der jeweilige von bestimmten sozialen Klassen oder Bewegungen getragene praktische Aufbruch verdichtet hatte. Und viertens würde ich nicht nur aus der zuletzt geschilderten negativen Erfahrung heraus behaupten, dass die Grundfrage einer Verständigung über Agitation deren Einlagerung in das konkret gegebene Spannungsfeld von Interessen ist. Und schließlich drittens, ich denke, dass mit diesen sicher sehr unvollständigen Merkmalen zugleich Eckpunkte und Herausforderungen für Neubestimmungen und offene Moral markiert sind. Es geht heute um Agitation in einer nicht revolutionären Zeit. Und es geht um die Vermittlung eines Projekts, das einer grundlegenden Rekonstruktion oder Reproduktion bedarf. Ich beschränke mich auf die Interessenfrage. Ich sehe das für unser Thema relevante Grundproblem darin, dass einerseits die Anstößigkeit des Objekts der Kritik nicht nur fortexistiert, sondern der Kapitalismus am Ende dieses Jahrhunderts ein gewachsenes Bedrohungspotenzial aus sich heraus erzeugt. Dass andererseits die Wahrnehmung der Situation entweder durch die Vorherrschaft in sich selbst tief zerklüfteter, affirmativer Interessen überlagert wird, nicht nur, aber vor allem in den kapitalistischen Industrieländern, oder durch Ohnmacht geprägt ist, nicht nur, aber vor allem in der sogenannten Umwelt. Das eine wie das andere zementiert sowohl durch Macht, Herrschaft und Gewalt, wie durch lähmende Züge des Zeitgeistes, zynische Vernunft, Ästhetisierung der Politik oder Postmoderne müssen als Stichworte aushalten. Nicht nur Inhalt und Bedingungen von Agitation sind also problematisch, sondern auch die Adressaten. Natürlich folgt daraus nicht, die Hände in den Schoß zu legen. Erstens kann eine Rekonstruktion oder Neubegründung einer sozialistischen Perspektive nur aus der gründlichen, theoretischen und praktischen Analyse des heutigen Kapitalismus und der heutigen Welt ergeben. Zweitens, eine notwendige, mögliche und überaus lohnende Aufgabe sehe ich in der Arbeit der Desillusionierung. Dies mag an meiner Rossi-Umgebung liegen. Sehe ich in der Arbeit der Desillusionierung, der Aufklärung darüber, wie der Gang der Dinge am Ende dieses Jahrhunderts mit Macht, Herrschaft und Interessen zusammenhängt. An apokalyptischen Zustandsbeschreibungen oder Endzeiterwartungen mangelt es nicht. Was fehlt, ist die Offenlegung, welche Interessen und Strukturen bestimmten Problemlösungen im Wege stehen. Das bedeutet, solche Begriffe wie Globalisierung oder Standortkonkurrenz, überhaupt die unendlich beschworenen Sachzwänge oder das angebliche Diktat der Wirklichkeit, denen gegenüber Politik und Politiker ohnmächtig seien und viele andere moderne ideologische Verschleierungsmechanismen auf ihre sozialökonomischen und klassenmäßigen Inhalte hinzugetragen. Solche Aktivitäten wie die kürzlich in Hamburg durchgeführte Reichtumskonferenz verstehe ich als hervorragenden Beitrag zu einer so verstandenen Agitation. Und drittens, ich denke, dass es bei Agitation generell, vielleicht aber gegenwärtig in besonderem Maße, nicht nur darum geht, gegebene geistige Inhalte, bei denen auch immer gegeben, gegebene geistige Inhalte zu transportieren. Eine Wirkungsweise der Agitprop-Kunst, um nochmal auf dieses Beispiel zurückzukommen, im weitesten Sinne war es, als Medium kollektiver Verständigung, als Herausforderung zu selbstbestimmter Kommunikation, als Anlass für eine solche Kommunikation, über reale Erfahrungen zu fundieren, persönlichen und kollektiven Erfahrungen zum Ausdruck zu verhelfen. Theoriegeleitete Agitation könnte auf diese Weise theoretisch produktiv werden. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Abend. Ja, wenn es einmal der Agitation bedarf, kann man sagen, dass wirklich alles zu spät kommt. Die Agitation selber ist eine Kommunikationsleistung von Theoretikern, die unfähig sind, die Wirklichkeit zu begreifen. Und es ist nicht Wunder, dass das ursprüngliche, das revolutionäre Verhältnis von Theorie und Praxis am Anfang, Leute wiederhinter, einer separaten Einrichtung Agitation genannt, überhaupt nicht bedürfen. Kommunikation ist tatsächlich später bekannt geworden als eine Technik der politischen Manipulation von links. In der ursprünglichen, im ursprünglichen Verhältnis von kritischer Philosophie und revolutionärer Bewegung war es so, wie Marx sagte, ja, die Vernunft hat immer existiert, nur nicht in vernünftiger Form. Theorie konnte eine objektive Vernunft in der Sache selber voraussetzen. Es war jetzt keine theoretische Leistung, keine Funktion hinein in die Sache. Es gab hier nichts, was die Intellektuellen einer historischen Dialektik erst noch hätten sekundär hinzufügen müssen, außer eben der Zerstörung ihrer eigenen Rolle als Philosophen oder als Intellektuelle. Sprich, als jene, die alle Privilegien genießen, die die bürgerliche Gesellschaft für geistige Arbeiter bereitet. Dies eben meint die Reflexion auf den realen Prozess, wie ihn das kommunistische Manifest eigentlich beschrieben hat. Nämlich, Kommunismus nicht als eine besondere Politik, als ein besonderes Programm, ein separater Standpunkt, für den Agitation oder auch Reklame gemacht werden müsste, sondern einfach nur die Einsicht in den allgemeinen Gang der Bewegung und in deren Resultat. Das Verhältnis von Theorie und Praxis erschöpfte sich also gewissermaßen in der Rationalisierung der revolutionären Subjektivität. Die Agitation kam erst in dem Augenblick auf, als ein Erlernen und Machen der historischen Dialektik von unserer Kapital in einem emanzipativen Sinne eintrat. Es eintrat, was Marx mit dem Begriff der reellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital analysiert hat. In diesem Augenblick entstand in der Parteibildung der Arbeiterklasse ein ganzes Arsenal der Techniken der politischen Manipulation, der Techniken der politischen Mobilisierung von zu Wählern gemachten Arbeitern an die Bürger. Zwei Momente sind hier überantwortlich. Erstens, eine realhistorische Entwicklung des Kapitals in der Entwicklung. Eine Entwicklung, die etwa Adorno mit dem Begriff der klassenlosen Klassengesellschaft beschrieben hat. Und zweitens, die Politisierung der Arbeiterbewegung, die sich einem Programm der Aufhebung des Staates verschrieb, die eine Bewegung inszenierte des sich hineinarbeitens in den Staat, der Staatswerdung, die schließlich jede Emanzipation auf die beschriebene Wahlkampfsache herunterbrachte. Und drittens schließlich entstand im Zuge dieser Entwicklung erst jenes berühmte Vermittlungsproblem von Theorie und Praxis, als dessen berufene Agenten und Organe sich Intellektuellen verstanden. Diese Intellektuellen, die sich als jakobinische Berufsrevolutionäre vor allen Dingen im Bolschewismus engagierten, erfanden die Agitation als das ureigene Tätigkeitsfeld der Rekrutierung von Massen für die Zwecke des Staates. Lenin beschrieb in seiner berühmten Schrift Was tun, das Verhältnis des Propagandisten zum Agitator. Der Propagandist muss zum Beispiel bei der Behandlung der Frage der Arbeitslosigkeit die kapitalistische Natur der Krisen aufzeigen, die Ursachen ihrer Unvermeidlichkeit. Der Agitator hingegen, der über die gleiche Frage spricht, wird das allen seinen Bürgern bekannteste und krasseste Beispiele herausgreifen und wird alle seine Bemühungen darauf richten, den Massen eine Idee zu vermitteln. Die Idee von der Sinnlosigkeit des Widerspruchs zwischen der Zunahme des Reichtums und der Zunahme des Elends. Er wird bemüht sein, in der Masse Unzufriedenheit und Empörung über diese schreiende Ungerechtigkeit zu decken. Hier haben wir am Beispiel der Spaltung zwischen Propagandisten und Agitator ein wunderschönes Beispiel für die Einwanderung bürgerlicher Denkformen hinein in die Arbeiterbewegung. Der Propagandist als Vermittler wissenschaftlicher Erkenntnisse, der Agitator auf der Seite der Moral, auf der Seite der Empörung gegen die Ungerechtigkeit. Intellektuellen also brachte mit der Agitationsbemühung in die Arbeiterbewegung den Positivismus hinein, das ins andere führte, als über diesen Arbeitern, die als prinzipiell unfähig zum Klassenbewusstsein gesetzt wurden, einen terroristischen Parteiapparat zu installieren, der gerade in Russland seine Funktion nachkommen sollte, die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals des staatlichen Mittel nachzuführen. Intellektuelle also als Vermittler von Wahrheit und Wirklichkeit im Staatsauftrag. eine Funktion, in der er sich als Teil der ideologischen Hegemonie zu erkennen gibt. Schließlich drittens, den Faschismus bezeichnet den Umschlag einer der potenziell revolutionären Dialekte von Arbeit und Kapital ins Negative. Die Vernunft wird zur bloßen Meinung. Sie hat nichts mehr, woran sie sich noch anschließen vermag. Kein Klassenbewusstsein, keine Logik der Produktivkräfte, keine Moral, gar nichts. Sie steht der totalen Vergesellschaftung ganz und gar äußerlich gegenüber. Ihre Versuche nun, in dieser Abgespaltenheit vom realen Prozess, etwa durch Verwissenschaftlichung, erneut ein Fundament zu gewinnen, sind reine Projektion, Ausdruck dessen, was Intellektuelle so an Rationalisierungsleistungen in Wege bringen können. Der Narzissmus dokumentiert den Umschlag in eine neue Sozialformation, die nicht vorgesehen war im Plan des Aufstiegs der Gattung zum Kommunismus, die Barbarei. Das ändert alles. Es kann danach kein Verhältnis von Theorie und Praxis mehr geben, das irgendwie mit Emanzipation, gar Revolution zu verbinden wäre. Aufklärung, die sich noch an diesem Verhältnis von Theorie und Praxis orientiert, ist Massendoktrin. Drittens und letztens, Theorie setzte voraus, dass in der Sache selbst eine objektive Vernunft präsent war. Eine Vernunft, die nur subjektive Reflexionsformen die als Theorie darstellte. Der Faschismus hat dies als reine Projektion entlarvt. Im Kapital ist nichts Objektives zum Fortschritt der Gattung angelegt. Seitdem, und gerade die 68er-Bewegung zeigte es, ist Theorie nicht mehr Reflexion auf Wahrheit, sondern Spekulation auf die Gelder der deutschen Forschungsgemeinschaft. Es gibt keinen Unterschied mehr, etwa zwischen der Zeitschrift für kritische Theorie, die im Lüneburger zu Klappen Verlag erscheint, und der Wetterinnung im Standesblatt der Zeitschrift. Die Theorie ist nur noch intellektuell und soziologisch zu erklären. Indiz dieses Zustands ist der völlige Ausfall einer Reflexion über das Verhältnis von Warenform und Denkform, das heißt über die Weisen der intellektuellen Reproduktion des Kapitals. Die Reflexion auf das Verhältnis von Warenform und Denkform vermöchte allein, dass Theorie praktisch in ein neues Verhältnis eines von Kritik und Krise zu transformieren. Zumindest die revolutionäre Intention des ursprünglichen Verhältnisses kehrte darin wieder. Denn so wie Marx sagt, Zitat, es handelt sich darum, den Deutschen keinen Augenblick der Selbsttäuschung und Resignation zu gönnen. Man muss den wirklichen Druck noch drückender machen, indem man ihm das Bewusstsein des Druckes hinzufügt. Ja, danke schön. Der nächste in der Runde, da Herr Ebermann noch immer nicht eingetroffen ist. Ich möchte erst eine Auskunft. Was ist denn das Warenform und Denkform? Ich drehe 5 Minuten von meinen 10 Minuten ab, wenn ich es dafür schön erkläre. Da redet jemand, also ich sage auch die Absicht dazu, die ist bösartig. Da redet jemand über, was die Intellektuellen für Geilhuber sind und machen sich so ein Hobby draus, Theorie und Agitation zu vermitteln und Motivation, um in die Massen anzugehen und sowas. Und verschwimmt die und kommt dann mit so einem Haupt- und Generalstruktur her und Schwanfarm und Denkform. Ich möchte mal wissen, was damit gemeint ist, sonst kann ich nämlich nicht mit anfangen. Kennen du mich aus der so einen Redenecke, hab auch vor 20 Jahren und andere von meiner Mannschaft und so weiter haben das ausführlich widerlegt, das ist kein Wunsch im Bauern. Ich glaube, du weißt was anderes darüber. Es ist eine Form der Unausweichlichkeit, die ich raushöre, ich will mich vergewissern. Ich will jetzt mal hören, was du dir zu sagen hast zum Thema. Es ist nämlich gar niemand. Die ist doch die Ware oder Form, die ist Gebrauchswert und Tauschwert. Das heißt auch Oberflächenkapitalismus, wie er geht und steht, wie er erfahren wird. Alles Ding hat seinen Preis. Das Geld trennt erst die Bedürfnisse von seinen Gegenständen. Und dann, um dann von Akademikern dafür gelobt zu werden, dass bisweilen, nämlich wenn einer Geld hat, diese Vermittlung für den Bedürfnis und Gegenstand wieder zuzulassen. Das weiß ich alles über Warenfragen. Was das mit dem Denken zu tun hat, mir ist es nicht klar. Das Denken geht mit Kategorien Grund, Zweck, Widerspruch. Ich empfehle Sie nachher in der Schleife. Nein, nein, nein, hier ist die Beantwortung. Ich weiß gar nicht, mein Denken absolut nicht, wo da Gebrauchswert und Tauschwert, wo da Reichtum ist. Ich finde das beim Denken nicht. Du sollst warten, den von in einem aufwachst. Ich möchte hier gleich klare Verhältnisse stiften, nicht zwischen dem, der Recht oder der Unrecht hat, sondern zwischen Schwätzern und Leuten, die wenigstens was erläutern wollen. Und übrigens, öffentliche Rede ist immer der Versuch, ohne man lässt sie gleich, etwas zu erläutern und sich nicht elitär zu gebärden. Also wenn er nicht antworten will, dann kann ich zu der Punkt nichts sagen. Ich kann zwar hingeworfene Floskel Warenformen und Denkformen. Höchstens, ja, wie gesagt, aber ich will mir nichts was Falsches unterstellen. In Erinnerung an so Regelbücher von vor 20 oder 25 Jahren kann ich als Fehler einbinden, aber ich will das wirklich nicht unterstellen, deswegen hätte ich gern was gehört. Alter, weil wer die Bahn fahrt, ist die Fahrt der Ware. Und mein Denken geht anders zu, das sind logische Kategorien im Denken, die sich auf den Gegenstand beziehen und so weiter. Das ist was anderes wie Ware. Ware ist ein knallhartes Geschäft. Da wird verkauft, da wird realisiert, da wird Wert oder Preis oder Überschuss oder sonst was realisiert. Was hat das mit dem Denken zu tun? Ich habe schon mein ganzes Leben lang noch gedacht, dass mir ein Überschuss realisiert. Das war jetzt mein erstes Beispiel für die Agitation geht. Und zwar mit der Wahrheit. Das ist nochmal klarzustellen. Ja, lauter, da kommen wir zu den Lärmungen. Jemand, der laut wird, Gott hat nicht recht, all das drüben jetzt euch. Gut, dann sage ich es halt leise, dasselbe. Habe ich dann vielleicht deswegen recht, weil es leise ist. Klingt euch auf diese kindlichen Sachen ab, Leute. Also, Agitation war denunziert. Als beim Paar nicht. Ja? Sondern es war so ein Moment von Selbstkritik. Habe ich das richtig verstanden? Wir haben damals etwas zu deutlich zu machen versucht, auf andere Leute mit ihrem Willen und Bewusstsein loszugehen, ohne uns selbst genug auszukennen. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig verstanden? Der Bericht über die Nachkriegszeit. Also ich habe das als einen Moment von Selbstkritik eingeschätzt. Wir wollten schon agitieren. Also, ohne Nachkriegszeit war nicht von Selbstkritik. Nein! Die Versuche zu agitieren, habe ich gehört. Ja, da habe ich ja versucht zu agitieren. Ja, und dann habe ich einen Moment von Selbstkritik, aber ohne sich gut genug auszukennen. Das war eine wohlwollende Übersetzung. Das war kein Anblick jetzt. Ja, auch jetzt ein Wohlwollender, ich möchte jetzt hier nicht den Moderator ins Hand abfrischen. Der macht das schon. Wer macht das jetzt? Also, okay, ich bekenne mich und wollte mit dieser zweiten Hälfte meiner eigenen Anstationserfahrung durchaus einen, sagen wir mal, wohlgefärbten Blick auf diese Seite meiner Praxis studieren. Und ich meine damit, eigentlich hätte ich mich auf wieder gerade eines Zitats von Marx beschränken können. Die Idee blamiert sich immer, wenn sie mit den Interessen in Konflikt gerät. Und genau das war das Problem der Agitation. Eine Familie, keine Familie. Und Band 2. Der schlechteste Buch von dem Schlechten, glaube ich. Na gut. Ich aber so steht es da. Mit der Realität. Darf ich mal fragen, was du unter einem guten Buch verstehst? Kapital 1, 3. Akzentierst. Kapital 1 bis 3 ist mein Lieblingsbuch. Also, anders ausgedrückt, weil ich sagen wollte. Ich glaube mir, dass es, wenn es mit den Interessen in Konflikt kommt, also das wäre die Idee, dass das im Zitat steht, ich würde es gerne lesen, weil sonst könnte ich mich mit dem Zitat gleich mit auseinandersetzen. Ich glaube, die damalige Formulierungskunst formal von Engels hat meistens betroffen, wer soll keine Ideen und Ideale aufmachen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Da bin ich hier Verteidiger in der Frage. Aber mit den Interessen, das ist aber noch stärkere Tobak. Das Zitat möchte ich erst nochmal beigebracht kriegen. Also, die Denunziation bei Brun von Agitation ist, das ist sowieso eine Erfindung, eine Verselbstständigung eines Interesses. Zweitens, von wem, das sind jetzt betrachtet genannt, von Intellektuellen. Drittens, als Paradefall solcher Leute kommt ausgerechnet Lenin vor. Ich kann bei Lenin tatsächlich einiges anmelden. Übrigens auch das, was Stockmann ist, was er gesagt hat mit dem Propagandisten und Agitator. Auch das Zitat halte ich für fehlerhaft. Gut, machen wir vielleicht gleich mal. Aber, dass Lenin jetzt plötzlich 1996, haben wir schon, ja, als der Intellektuelle ausgegeben wird, da wird man schon so langsam gesagt, hey, Jungs, Intellektuelle, der Stand, der zu dieser Gesellschaft gehört, die Leute, die in Förderung, die sonst die Weltleute begutachten und deuten, interpretieren vor allen Dingen uns und so, die zum Beispiel mit so Schlagworten wie Postmoderne nicht erklären, aber einfach eine Bezeichnung für Dinge, die ihnen passen oder nicht passen, die ihnen gewandelt erscheinen, abhaben. Ist Lenin dahin zu stecken, meine ich, ist eine solche Ungerechtigkeit, um einmal das blöde Wort zu gebrauchen. Der hat sich bei was anderes als Zweck gesetzt, als zu schlaumeiern. Der hat Theorien gehabt und der hat eine Parteipraxis begründet und da waren in den Theorien Sache viele, da war in der Parteipraxis einiges schlecht. Aber das ist doch was anderes, wenn ich darüber rede, als zu so einem. Hier haben wir Lenin als Beispiel, hier zeige ich die Agitation. Da kann man Gesetzeszustand, wörtlich hab ich mal aufgeschrieben, es kann kein Verhältnis von Theorie und Agitation mehr geben. Warum soll es das nicht mehr geben können? Wie kommst du auf seinen Unsinn zu behaupten? Wenn jemand eine Theorie sich in den Kopf setzt, zum Beispiel ein christlicher, mit Hilfe der Bibel, dann hat der eine Theorie, übrigens, jetzt ohne richtig und falsch noch. Und er hat dazu eine Technik oder eine Art, diese Theorie anderen mitzuteilen, sie davon zu überzeugen, sie dafür einzunehmen. Also gibt es selbst in jeder ordentlichen Kirche, noch lange bevor Scientology aufgab, gibt es ein Verhältnis von Theorie und Agitation. Jetzt kommt einer daher, kann es nicht mehr geben. Natürlich gibt es überall, wenn sich Leute öffentlich äußern. Im Wahlkampf gibt es ein Verhältnis von Theorie und Agitation. Da ist ein sehr instrumentelles Verhältnis von Redner und Publikum zu bemerken. Das gibt es überall. Also, ich meine halt, weg vom Schwätz. Die erste Voraussetzung, um das Thema heute zu behandeln, ist, dass man, wenn man schon selber nicht will, anerkennt, es gibt Leute, die machen sich auf den Weg, um andere von dem, was sie tun, abzubringen und ihnen zu empfehlen, zu raten, sie darauf hinzuquatschen, dass sie stattdessen etwas anders tun sollen. Entweder weil es richtig ist oder weil das andere weniger schädlich ist, wie das, was ich gerade tue. Was soll denn da problematisch dran sein? Was soll denn das bei Vorwurf an irgendwelche Intellektuelle sein? Intellektuelle gehen entweder in die Berufe ihres Standes oder werden Lehrer oder werden Redenschreiber in den Gremien der Parteien oder dann Professoren, was sie halt dran. Aber wenn ein Intellektueller so, da liegt was im Argen, die Arbeiter oder sonst wer hier im Land, die lassen sich zu viel gefallen. dann ist er noch hier ein verwerflicher Mensch auf dein so philosophisch überhöhten moralischen Urteil. Warum soll er denn das nicht schon? Also um das mal klarzustellen, die Verwurstelung in lauter philosophische und soziologische Schlagwörter des Problems, das uns die Einlader hier aufgetischt haben. Jetzt nehmen wir mal das Problem einen Moment an. Es gibt Leute, ich zähle mich dazu nach wie vor, die sagen, erstens, mir hier im Land passt doch nicht. Ich habe das Land studiert, wie es funktioniert. Ich komme so langsam oder inzwischen und so weiter hinter die Modalitäten, hinter die Funktionsweise des ganzen Ladens. Ich merke da, wie rücksichtslos er mit Land und Leuten verkehrt, wie rücksichtslos er mit dem Ausland verkehrt und verfährt. Das passt mir nicht. Dann gucke ich mich auf Gleichgesinnten um und siehe da, wenn ich sie nicht finde, schaue ich drauf, dass ich Gleichgesinnte agitiere. Was ist da jetzt verwerflich dran? Wo ist da die Hybris des Intellektuellen? Wo ist die überhaupt? Also einfach gegen das Moment von richtig akademischer Sprechweise und einer ganz billigen, primitiven Denunziation von jemandem, der sich auch auf diesen Laden willig ändern. Das ist mein erster Zurückweisung. Die zweite. Die Berufung auf Marx mit dem Zitat Einsicht in den allgemeinen Gang der Bewegung. Das Zitat ist mir bekannt. Und da meine ich, entweder wenn ich es wohlwollend oder wenn ich es nicht so wohlwollend, letztlich muss beides aufs Gleiche herauslaufen. Was hat der Alte hier gesagt? Erstens, er hat darauf bestanden, dass es einen Unterschied gibt zwischen denen, die antreten und denen, die noch nicht angetreten sind. Die einen haben die Einsicht voraus. Das ist übrigens weniger Hybris als Aufgabe. Wer agitieren geht, muss sich auch ein wenig auskennen. Da kann ja mit Schlampereien kommen. Zum Beispiel Warnformen und Denkformen. Da muss ich wirklich auskennen in dem Laden hier. Da muss ich wissen, wie der Sozialabbau funktioniert, ob er überhaupt ein Abbau ist oder was ganz anderes. Da muss ich über die Momente der Außenpolitik, die deutsche Regierung samt Opposition und samt Fischer und Grüne und so weiter dazu bewegen. Deutschland hat auf den Balkan ein Recht, die Lizenz für Gründung oder Nichtgründung neuer Staaten zu erteilen. Da muss ich also einen Imperialismus auskennen. Da muss Zweck und Grund identifizieren. Weil sonst, ja, erzählt er den Leuten, die er zu Opposition anstacheln möchte, oder was weiß ich, wie abstrakt man es ausdrücken kann, erzählt er den falsches Zeug und agitiert sie auch für was Falsches. So billig ist das erstmal. Also, wer agitieren will, soll sich auch kundig machen, damit er nicht unwissend ist. Das ist ein sehr ernster Sache. Es gibt nämlich Leute, und wir haben es in den 60er, 70er Jahren erlebt, die haben die Sache so erledigt. Naja, du bist gegen Vietnamkrieg, aber ich bin wegen meiner Orgasmusprobleme unterwegs. Haben wir beide die gleiche Sache? Da bin ich hellhörig davon abgesagt, haben wir nicht. Ist ja alles schon vorgekommen. Ja, es geht um die ernste Frage, gibt es Leute, die sagen, sie haben über einen Zufall oder durch eigene Anstrengung, durch Diskussionen, entweder waren sie mal beim Kultab im Seminar oder sie waren bei mir auf einer Schule oder sie haben es selber für sich gemacht. Alles reicht gleich gut. Sie haben jetzt was eingesehen und sagen, sie müssten ihr Umwelt drauf aufmerksam machen, das und das, ich hab's raus. Das ist ihr Schiebe an dem Laden. Das macht euch und ihr immer zu schaffen. Was soll daran verwerflich sein? Diese Tour bin ich nicht durchgelaufen hier. Und außerdem, ich habe es genau gewusst, deswegen liegt der kleine Zettel aus. Das hätte ich heute alles erläutern wollen. Jetzt mache ich Schluss. Ja, vielen Dank, Herr Held. Ich habe Sie nicht zu bedanken. Das war der Vorschlag in der Serie. Als letzter der Runde Peter Bultau. man hat gesagt, die französische Revolution sei von der Philosophie ausgegangen. Und nicht ohne Grund hat man die Philosophie Weltweisheit genannt, denn sie ist nicht nur die Wahrheit an und für sich als reine Wesenheit, sondern auch die Wahrheit, insofern sie in der Weltlichkeit lebendig wird. Man muss sich also nicht dagegen erklären, wenn gesagt wird, dass die Revolution der Philosophie ihre erste Anregung erhalten habe. Vor der französischen Revolution sind zwar schon durch Richelieu die Großen unterdrückt und die Privilegien aufgehoben worden, aber wie die Geistlichkeit behielten sie alle ihre Rechte gegen die untere Klasse. Der ganze Zustand Frankreichs in der damaligen Zeit ist ein wüstes Aggregat von Privilegien gegen alle Gedanken und Vernunft überhaupt, ein unsinniger Zustand, womit zugleich die höchste Verdorbenheit der Sitten, des Geistes, verbunden ist. Ein Reich des Unrechts, welches mit dem beginnenden Bewusstsein desselben schamloses Unrecht wird. Der fürchterlich harte Druck, der auf dem Volke lastete, die Verlegenheit der Regierung, dem Hofe die Mittel zur Üppigkeit und zur Verschwendung beizutreiben, gaben den ersten Anlass zur Unzufriedenheit. Der neue Geist wurde tätig, der Druck trieb zur Untersuchung. Georg Friedrich Georg Brandt mit der Gegenzentrische Wache, Philosophie der Geschichte. Zweitens, man muss den wirklichen Druck noch drückender machen, indem man ihm das Bewusstsein des Drucks hinzufügt. Die Schmach noch schmachvoller, indem man sie publiziert. Man muss jede Sphäre der deutschen Gesellschaft als die Partie pontöse der deutschen Gesellschaft schildern. Man muss die versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt. Man muss das Volk vor sich selbst erschrecken lehren, um ihm Courage zu machen. Man erfüllt damit ein unabweisbares Bedürfnis des deutschen Volkes, und die Bedürfnisse der Völker sind in eigener Person die letzten Gründe ihrer Befriedigung. Das ist auch vom jungen Marx, aber es muss ja nicht falsch sein, weil es vom Jungen ist. Aber das ist so falsch wie nur was. Das ist sehr hoffnungstrotzen. So was hoffnungstrotzen, mir merkt richtig, dass der Historiker Marx da redet und nicht der Wissenschaftler. Ein Beobachter dessen, dass es überall gärt, der sich freut über das überall, was los ist. Und dann sagt er die Bedürfnisse der Völker. Er selber ist ja von eben diesen Völkern ein paar Jahrzehnte oder zwei Jahrzehnte später wieder enttäuscht worden. Ja. Es ist das Bittere, dass der Marx zu der Zeit samt Engels immer zu gemeint hat, Menschen, die unterwegs, die sind unterwegs zum Richtigen. Ich muss Ihnen bloß noch quasi das Bündchen auf die sagen. Das sind die Zitate, also ich habe jetzt das Argument gesagt, was ich gegen diese Zitate habe. Die Zitate kann ich nicht leiden und Marx hat sie auch später entsprechend korrigiert. Er hat später sehr genau gewusst, dass es keine Notwendigkeit, die Unabhängigkeit, unabhängig von einem Willen und von einem richtigen Bewusstsein waltet, gibt und die sich Bahn bricht, sondern dass die Notwendigkeit eine Forderung ist, die man durchsetzen muss, wo man Leute noch überzeugen muss. Steht nicht da, dass es eine Notwendigkeit ist, steht nicht da, dass es ohne das richtige Bewusstsein geht, steht nicht ja. Am Selbstlauf der Dinge drin. Ja. Sehe ich nicht. So, die Völker, die Berufungsinstanz Völker macht es auch klar, dass eben die Hoffnungsseite des Historikermarkts bedürfen. Ja. Der provokative Charakter der Theorie, damit meine ich nun nicht dieses Marx-Zitat, sondern die Kritik der politischen Ökonomie, hat nicht vermocht, die Völker dazu zu bewegen, ihren unabweisbaren Bedürfnissen zu folgen und die Produktionsverhältnisse auf den Kopf zu stellen, das heißt, diesen Bedürfnissen entsprechend vernünftig einzurichten. Statt den Leuten immer wieder ebenso geduldig wie folgenlos zu erklären, aus welchen Gründen sie unter den unvernünftigen Produktionsverhältnissen Schaden nehmen, könnte man auf den nicht so fernliegenden Gedanken kommen, zu überlegen, warum die theoretisch begründete Agitation nichts verschlägt. Allerdings hat dieser Gedanke fatale Konsequenzen. Die Theorie des falschen Bewusstseins als der Revolution entgegenwirkende Ursache schließt die Revolution aus und verwandelt tendenziell die kritische in die affirmative Theorie der Gesellschaft. Der Versuch, durch eine solche Theorie der Revolution entgegenwirkenden Ursachen herauszufinden, an welchem Bewusstsein die Agitation anknüpfen könnte, trennte die Agitation von der Kritik der politischen Ökonomie. Sie bestätigte dies Bewusstsein. Der Versuch erzeugte nicht eigentlich falsches Bewusstsein, sondern ließe Bestehendes angestrengt so, wie es ist. Ich konnte mir den Adorno nicht verkneifen. Die akademische Resorption, was? Geht schon. Die akademische Resorption der Studentenrevolte von 68 lieferte dazu das Modell. Gut, vielen Dank, wir sind wie zu erwarten nicht ohne Friktion einmal über die Runde gekommen. Karl Helm hat schon in seinem Beitrag heftigst begonnen, Vorredner zu kritisieren. Ich schaue in die Runde, wer zuerst zu einem der Vorträge Stellung nehmen will. Es hätte ja sein können, dass rechts von mir gleich das Wort gewünscht wird. Übrigens, den Herrn habe ich nicht kritisiert, ich habe was nachgetragen. Du, den Ruhn habe ich kritisiert. Kann man ja wohl nicht unterscheiden. Bleiben wir doch vielleicht bei dem, was du bei Herrn nachgefragt hast, um das erste Thema, das überhaupt angesprochen wurde, nochmal aufzunehmen. Herr Hahn hat vorgetragen und ich finde erfreulich offen vorgetragen, dass er von alle Theorie unbeleckt nach dem Krieg begonnen hat zu agitieren. Sie haben danach in Ihrem Vortrag darauf hingewiesen, dass der Theorie zuallererst als Kriterium die Wahrheit zukäme, der Agitation die Wirksamkeit. Nun kann man wohl ohne weiteres sagen, dass die Agitation, die nach dem Krieg in der damaligen sowjetisch besetzten Zone stattgefunden hat, dass diese Agitation nicht ohne Wirkung blieb, wenn auch einiges dafür spricht, dass diese Wirkung auch vor allen Dingen sich entfalten konnte, weil ein Staatsapparat, also eine staatliche Herrschaft, Partei für diese Agitation genommen hat, nämlich die Gestalt der damaligen Besatzungsmacht. Vielleicht frage ich Sie einfach nochmal zurück, halten Sie auch diese Phase der Agitation, eine untheoretische Agitation, die Sie damals gegeben wurden, halten Sie die für tatsächlich völlig obsolet und würden Sie nach den Erfahrungen, die Sie in den letzten 30, 40 Jahren mit einer staatlich sanktionierten Agitation gemacht haben, würden Sie sagen, dass diese Form der Agitation hindert, eine theoretische Agitation zurückzutreten? Aber was ist theoretische Agitation? Also erstens mal, selbstverständlich, ich bestätige, was Sie gehört haben, dass dies damals, deshalb ist es hier wahrscheinlich auch gerade angesichts meiner danach folgenden Phase als Theoretiker wohl sehr plastisch im Auge im Gedächtnis geblieben. Natürlich war das eine unmittelbare, muss ich jetzt allerdings hinzufügen, untheoretische Agitation, denn alles das, was sich vollzog in dieser Zeit dort, war natürlich letztendlich nicht gänzlich theoretisch unvermittelt. Dahinter standen ja Ideen, dahinter stand eine historische Bewegung und so weiter und so fort. Und ich würde auch, hier muss ich Sie korrigieren, wenn ich das recht verstanden habe, also die Wirkung dieser Agitation damals, soweit sie überhaupt da war, also ob ich da Leute von irgendwas überzeugt habe, weiß ich nicht. Ich habe mir das genau überlegt in Vorbereitung auf den heutigen Abend. Am ehesten würde ich eine Wirkung sehen von dieser dritten und vierten Richtung meiner damaligen Agitation, A für die ABF, aber beim Bauernkinder an den Universitäten. Das war ein Eingriff ins alle Menschenleben, nicht wahr? Die haben das ja nicht gleich alle als die Chance akzeptiert und begriffen. Das war ja wirklich sehr kompliziert. Das hat was bedeutet und die Sache mit der Gewerkschaft, das hat natürlich auch was, das hat funktioniert. Ob die Oder-Neiße-Grenze jemals von meinen damaligen Gesprächspartnern akzeptiert worden ist, in Folge meiner aufwendigen argumentativen Bemühungen, möchte ich mit großen Fragezeichen versehen. Das sind natürlich Grenzen der Agitation. Zweitens, Sie haben gesagt, die Wirkung der Agitation, so sie denn da war, hätte abgehangen von der Existenz der sowjetischen Besatzungsmacht. Also das sehe ich nicht. Da sehe ich keine große unterstützende Wirkung. Im Gegenteil, ein Bestandteil der Agitation bestand darin, sie zu rechtfertigen und sie zu erklären und wie das alles gekommen ist und warum das nicht nur schlecht ist und so weiter und so fort. Also die konnten da nicht allzu viel dafür, wobei ich gefunden habe, man müsste differenzieren. Es gibt, aber das haben Sie, fürchte ich, nicht gemeint, es gibt das heroische, leuchtende Beispiel der sogenannten sowjetischen Kulturoffiziere. Tulpanow ist in vieler Gedächtnis Kulturoffiziere, die unmittelbar, das waren in der Regel Germanistikstudenten oder Germanisten aus der Sowjetunion, die eine glühende Liebe zur deutschen Klassik in der Regel hatten und die in der Tat außerordentliche Punkte gesammelt haben für das Ansehen des Sozialismus, für das Ansehen all dessen, um das es dort ging. Aber das war eher die Ausnahme als die Regel. Sie haben dann von staatlich vermittelter Agitation gesprochen, also da sehe ich auch nicht so sehr das Problem. Es geht uns doch heute um Agitation. Und da muss ich doch erst einmal versuchen, sonst hätten wir ein anderes Thema umstellen müssen, da muss ich doch erst einmal versuchen, den Anteil dieser Faktoren, Theorie, Propaganda, Agitation, am Gesamtprozess der Bewusstseinsentwicklung in einer bestimmten Situation herauszudestillieren. Bewusstseinsentwicklung hängt doch nicht nur von Theorie und Agitation ab. Ich setze erstmal beide in einen Kasten, Theorie und Agitation. Beide kommen irgendwie von oben. Beide kommen irgendwie in das Bewusstsein aus der Theorie, aus dem Geist oder wie auch immer das nennen will. Aber Bewusstsein bildet sich ja nicht nur unter dem Einfluss ideeller Faktoren, zu denen ich das jetzt mal zusammenfassen möchte. Das ist doch das Entscheidende. Bloß darum geht es heute Abend nicht, denn heute Abend geht es um Theorie und Agitation. Insofern sehe ich das Problem, um beim Thema zu bleiben, des Abends, nicht so sehr in der Rolle des Staates und so weiter und so fort, sondern ich sehe, um nochmal auf den Eindruck jetzt von dem kritischen Eindruck von Karl Held zu kommen, ich sehe die Sünde darin, dass sich angesichts nicht lösbarer praktischer Widersprüche in der ökonomischen und sozialen und politischen Realität der DDR in mindestens im letzten Jahrzehnt Agitation gegenüber Realität und Theorie verselbstständigt. Agitation, wer hat dann denen die Probleme verschafft und wie? Wem? Wer hat der DDR die Probleme verschafft und wie? Das ist ein dankbares Thema, dem ich gerne bereit auszugehen, aber bestimmt nicht die Agitation. Ich habe zum Schluss gesagt, die Annotationen waren sehr kontraproduktiv. Insofern kann ich sie nicht ausklammern, wenn Sie das meinen. Jawohl, man kann durch blöde Annotationen, kann man Widersprüche zuspitzen. Kann man. Und wieder zuspitzen, wenn man es nicht will. Manchmal will man ja Widersprüche zuspitzen. Ich will jetzt mal aber doch noch eine Bemerkung machen. Ich wusste, dass das Sie gleich nicht fragen. Ich will noch eine Bemerkung machen zu Joachim Grun und zu Karl Hell. Also, ich würde viel der Substanz dessen, was Karl Hell Joachim Grun anlastet, teilen. Ich habe hier die ähnlichen Punkte aufgeschrieben. Ich bringe das auch nicht zusammen, da der Lenin, auch wenn das Zitat natürlich tatsächlich von einer gewissen Spaltung spricht, aber dass Lenin die Art der Arbeiterklasse die Fähigkeit abgesprochen hätte, Klassenbewusstsein zu haben, das können Sie nicht aufrechterhalten mit Lenin. Das Ganze, was tun, widerspricht völlig dieser These, dass die Arbeiterklasse unfähig sei, Klassenbewusstsein zu haben oder zu produzieren. Das stimmt schlicht nicht. Das ist nicht Lenin, das ist ein hineingelesener Lenin. Also insofern gehe ich sehr konform mit der Kritik von KRL. Nun hoffe ich jetzt nicht als Konformistler zu erscheinen, wenn ich andererseits Grun gegenüber Held insofern in Schutz nehmen möchte. Entschuldigung, das brauchen Sie nicht. Wir haben in der Zone gelernt, diese Art zu diskutieren. Aber ich teile seine Warnung vor einer Spaltung zwischen Theorie und Agitation. Und Entschuldigung, ich kann es mir nicht so leicht machen, Herr Held, dass ich Agitation als ein vermittelndes Glied zwischen Theorie und wem auch immer, Bewusstsein, Arbeiterklasse, Praxis, Realität, was auch immer, Leben, was auch immer Sie wollen. Ich hätte die Frage an Sie, ob Sie hier die Theorie, da Ihre Wirkung haben und die Nachfrage nach vermittelnden Gütern, die auch Ihr Eigenleben entwickeln können, gegenüber beiden, als völlig belanglos irrelevant oder so ab. Ich meine, dass die Warnung vor dieser Trennung, dass die nicht ohne Grund erfolgt, angesichts der gegenwärtigen Praxis. Sie haben, Herr Held, selber gesagt, im Wahlkampf findet ständig eine Vermittlung von Theorie und Agitation statt. Beschreibe ich rund heraus. Vielleicht kommunistische Gruppen. Nein! Auch die bürgerliche Welt! Lass mich doch mal ausreden! Ich wollte ein Missverständnis ausräumen. Es ging nicht um mich, ob ich im Wahlkampf agitiert, sondern die bürgerlichen Politiker agitieren laufen. Ist ja okay, und da bestreite ich Ihnen, dass der theoretische Input der CDU so sehr groß ist in Ihrem Wahlkampf. Ich habe den Eindruck, der ist verdammt dünn. Der ist außerordentlich vermittelt. Der hält keine Prüfung auf theoretische Wahrheit stand. Das ist einer. Ja, wo sind Sie, haben die These von der Einheit von Theorie und Agitation im Wahlkampf vertreten? Ich bestreite diese Einheit im Wahlkampf der bürgerlichen Ideologie. Ich behaupte, hier ist tatsächlich Agitation zu Manipulation geworden. Und diese Manipulation von der Art von Agitation kann ich als Kommunist, kann ich als Linker höchstens noch den Konflikt zur Theorie konstatieren. Oder ich muss genau sagen, von was für einem theoretischen Eingriff überhaupt die Rede ist. Das ist doch keine Manipulation, das entspricht um den, wie die Leute aufgewachsen sind. Und dann ist keine Manipulation nachher. Das muss nicht mal helfen. Das war der Punkt. Das muss ich auch helfen. Das ist nicht mein Problem. Also, nochmal. Es gibt eine sehr erfolgreiche Agitation, die mit lauter falschen Vorstellungen Erfolg hat. Was wir versuchen, ist, diese falschen Vorstellungen zu kritisieren. Auf welche Art die das machen, kann man jeden Tag von FAZ über Süddeutsche Zeitung bis Frankfurter Rundschau nachlesen. Welchen Erfolg sie damit haben, kann man sehen, dass es daran sehen, dass es bislang keinen ernsthaften oder keinen für die Leute ernstzunehmenden Widerstand gibt gegen das, was sie tun. Ein Element dieser Agitation ist Sicherung des Industriestandorts Deutschland. Den Leuten wird verkauft, nur dann, wenn ihr mehr für weniger Geld arbeitet, ist der Industriestandort Deutschland gesichert und dann von dem hängt eure Reproduktion ab. Also müsst ihr für weniger Geld mehr arbeiten. Das ist etwas, was inzwischen sogar die Gewerkschaften überzeugt, wie man nachlesen kann, mit diesem Abkommen für Arbeitsplätze. Kein Mensch überlegt sich, was bei der nun wirklich immensen Produktivität der Produktionsmaschinerie an Gütern, die die Leute brauchen, produziert werden könnte. Das ist nicht Thema, sondern unterstellt ist, eure Reproduktion hängt ab von der Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschland, was genau die Konkurrenzfähigkeit dieser nationalen Kapitale in Deutschland ist. Das ist sehr erfolgreich. Das jagt den Leuten ungeheure Angst ein. Warum ist es denn so schlimm, arbeitslos zu werden? Wir hatten unbedingt Bock darauf, 8 Stunden am Tag bei Conti Reifen in die Presse zu wuchten und wieder rauszunehmen. Da kann mir keiner erklären, dass das eine die Arbeiter befriedigende Tätigkeit sei. Ist doch Blödsinn. Die machen das, um sich reproduzieren zu können. Ich möchte noch ein paar Worte in Sachen Lenin. Es ist ja nun wirklich so, dass man sich anguckt, die Geschichte der sozialdemokratischen und der bolschewistischen Theorie, dass irgendwann in den 1890er Jahren bei den Verkauften die Idee aufkommt, dass eben die Arbeiter aus sich heraus nicht für ein Klassenbewusstsein fähig sind, höchstens für ein gewerkschaftliches Bewusstsein. Und wird es ein herausgehendes Bewusstsein mit Schrittschleppern da kreuzen müssen. Das steht, dass sie nicht fähig sind zum politischen Klassenbewusstsein. Das ist noch was anderes. Ich halte da am besten, dass ich das Ende gehört. Also sowohl bei Karkowski, wie auch bei seinem getreuischen Unternehmen, diese Reduktion des monetarisch möglichen Bewusstseins auf unmittelbares ökonomisches Interesse festgeschrieben wird. Und dass dann in diese politische Leerstelle hineinkommen Intellektuelle. Dass dann Theorien entwickelt werden, Theorien des Klassenparats, ne? Das sind intellektuelle Brecken ihrer bürgerlichen, sozialen und Denkherkunft, ne? Um dieses Bewusstsein bis hineinzutragen. Und diese Theorie des Hineintragens war ja etwas, was dann bis in dieses Kartenbuch und Gründungsflieger 1869 eine sehr große Rolle gespielt hat. Was für einen sozialen Sinn hat eine solche Theorie? Im Kontext von Lenin ist mehr oder weniger klar, die bolschewistische Revolution hatte den sozialen Sinn in Russland mit Hilfe des Staatsapparates die ursprüngliche Akkumulation nachzuholen und die bürgerlichen Intellektuellen, die das zu tun hatten, konnten aufgrund der historischen Konstellation dieses nur tun, indem das in Gestalt eines sozialdemokratischen Marxismus vortrugen. Also Revolution für einen Staatskapitalismus in Russland. Dies nur mal so als eine Fußnote, dass sich da einfach steht, Lenin sei in irgendeiner Weise unter die Vorläufer von emanzipativer Theoriebildung einzuordnen. Aber hier beginnt das dann, dass eben bei den Parteien separate Abteilungen für Antipop gegründet werden. Parteien also, die versuchen, die Arbeiter und Bauern für den Staatszweck zu mobilisieren, die zu rekrutieren als Menschenmaterial für die Staatszwecke, die als kommunistische reklamiert werden, obwohl doch jede genauere politökonomische Analyse zeigen würde, dass sich hier mit irgendwelchen Projekten der Abschaffung des Geldes, der Aufhebung des Kapitals, an der Beendigung von Mehrarbeit von Anfang an, von 17 an, überhaupt nicht hat die Rede sein können. Bis zum ersten, bis zum ersten Wegen Hahn. Und zweitens jetzt mal zu den Verhältnissen. Ja, das ist ja eine gute alte rechtskommunistische These, die sich einfach an den Panikow in 20 Jahren vorgetragen worden ist und überhaupt nicht mit Lösung gelungen. Also zweite zur Hälfte ist vielleicht noch die Sachen Warenform und Denkform. Ich kann dem Held jetzt unmöglich erklären, was ich in den ersten 100 Seiten mit dem Wert von Analyse bei Marx aufgetan. Aber wenn er mal aufhören würde, die Praxis von Ideologiekritik laufend auf den Rationalismus zu reduzieren, dass man die Beschädigung von Interessen nachweisen müsste, dann käme schon einen Schritt weiter. Wenn er weiterhin rekonstruieren könnte, warum seine Kategorie des Interesses die bürgerliche Kategorie schlechthin ist und dass jede Agitation, die versucht, auf die Beschädigung von Interessen zu bauen, nichts anderes tut, als sich als eine Art Politik des Supergesellschaftlichen aufzuführen, das ist allerhand. Und es ist kein Wunder, dass Karl Held sich aufführen muss, wie jemand, der vom Traufhof versucht, älteren Damen garantiert die Kraft mit Diplom anzunehmen, weil seine Praxis nichts anderes ist als die eines jeden Gewerkschaftsvertreters, nämlich einen Quatsch, einen Interessenrationalismus, der sich auf Aufklärung hier zu verkaufen. Und übrigens muss ich schon sagen, mir stinkt das ganz gewaltig, was du hier für eine Bürgerbräustimmung verbreitest mit deiner Rhetorik. Zum Schluss. Das ist intellektuell jetzt. Das ist intellektuell jetzt gewesen, oder was? Aber halt auf, wenn man vertrete die Hochdeutsche und ist da eine Tapete oder so. Und dann reden wir ja auch von Theorie und. Und dann wäre mal zu fragen, also was denn diese Theorie überhaupt am Zustand des Kapitalverhältnisses oder der Logik zu reflektieren hat. Also wenn der Marx in den Frühschriften davon spricht, die Menschheit habe längst den Traum von einer Sache, von der sie nur das Bewusstsein braucht, um die wirklich zu haben, dann ist damit ein Verhältnis von Theorie und Praxis beschrieben. Okay. Und dieses Verhältnis von Theorie und Praxis ist in der damaligen Marxischen Begründungsweise mit Sicherheit hinfällig. Das ist wahrscheinlich die Adhäsion. Das war doch keine Begründungsweise, das ist doch Metzger, dass der Marx doch schon hat. Die Menschheit hat einen Traum. Wie viele haben ihm das schon nachgebetet? Und der eine hat an Rock'n'Roll gedacht, der andere an Heavy Metal. Der Marx hat der Marx doch richtig philosophisch als junger Student Sponner hat. Das ist doch eine Theorie. Das ist doch eine Theorie. Die Menschheit hat einen Traum. Über solcher Sätze würde ich überhaupt nicht unterhalten. Dann scheiß man sie. Also, In diesem Zitat ist zumindest jetzt mal materialismusgeschichtlich reflektiert ein bestimmtes Verhältnis. Ein Youngster, du kannst nicht geschätzt, die gehen in die Millionen, die irgendwann gesagt haben, die Menschheit hätte einen Traum. Da haben sie übrigens an den eigenen gedacht. Ich habe gemeint, es wäre objektiv vorhanden, was sie sich eingebildet haben. Genauso ist es den jungen Marx ergangen. Und jetzt sagst du dazu, Zitat, Materialismus geschichtlich reflektiert. Was du doch für drei wissenschaftliche Fehler machst. Oder soll ich sie dir vorbeten? Also, ja, eben. Ja, ja. Also diese, auf jeden Fall, wenn wir also die Geschichte des Materialismus betrachten, so, dass am Anfang, ne, in den 1850er Jahren, Marx das Verhältnis von Theorie und Praxis auf diese Weise definiert und auffasst. Und dass hierin auch, egal wie immer anders man es gebunden mag, und selbst nachher auch im Niveau des Kapitals an 1 bis 3 gebunden mag, jede mögliche Theorie von Individuen davon abhängt, ob in der Sache, die sie theoretisieren wollen, etwas objektiv Vernünftiges präsent ist, das sich in die Form der Theorie heben lässt. Das sind die Bedingungen von Theorien überhaupt. Und seit dem Faschismus, und das wurde mir schon sehr, dass das ein bisschen beiseite geschoben wird, mit dem Faschismus hat sich eben gezeigt, dass in der Dynamik von unserem Kapital nach und nach jeder emanzipative Zündstoff gelöscht worden ist. Also das Ding, Entschuldigung, das Ding heißt Kritik der politischen Ökonomie. Die politische Ökonomie ist das affirmative Bewusstsein der Ökonomie der bürgerlichen Gesellschaft. Wo soll denn da bei Marx der Nachweis sein oder die Voraussetzung sein, dass das, was Gegenstand seiner Kritik ist, vernünftig sei? Das ist doch barer Unsinn. Nein, das ist die Kritik hat er doch gemacht. Die Kritik hat er doch gemacht, weil er erkannt hat, dass die ökonomischen Verhältnisse Unfug sind. Das ist kein wahrer Unsinn. Im Kapitalband 1, in das Kapitel, die historische Tendenz der politischen Produktionsweise sind gegen Ende von Band 1, kann man das genau nachlesen, wie hier Arbeiterbewegung, revolutionärer Widerspruch, Kapitalrevolution ins Verhältnis gesetzt werden. Muss man eben auch mal lesen. Wien. Also der Nächste, der sich gemeldet hat, war Jürgen Schau. Also erstens hinsichtlich der Rolle des Intellektuellen wird mir jetzt Karl Held richtig sympathisch, was er vorhin schon zu Joachim gesagt hat. Zweitens. Joachim Kuhn befleißigt sich einer, wie sagt man, eines quid pro quo, das solange ich zurückdenken kann, in der theoretisch-politischen Auseinandersetzung eine Rolle gespielt hat. Wo Lenin von der Rolle der Partei spricht, bei der Funktion der Vermittlung von Bewusstseinsprozessen, um es erstmal sehr neutral auszudrücken, da sprechen Sie einfach von Intellektuellen. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Lenin war der Letzte, der die Rolle von Intellektuellen in diesem Prozess unterschätzt hätte. Aber Lenin hat niemals die Bewusstseinsentwicklung der Arbeiterklasse, soweit sie auch, um sich zu wiederholen, auf ideelle Faktoren zurückgehen, auf die Rolle von Intellektuellen beschränkt, sondern er hat von der Rolle der Partei gesprochen. Und wenn Sie genau nur was tun lesen, wir haben in den 60er Jahren, das ist nachzulesen, als ich die Soziologie der DDR studiert habe, haben wir bei Lenin nachgelesen, was er alles gerade bei der theoretischen Analyse von Prozessen der Bewusstseinsentwicklung an soziologisch Relevanten von sich gegeben hat. Sie finden da fantastische Stellen, wo er die Intellektuellen mit der Nase drauf stößt, dass sie von den Arbeitern zu lernen haben, was sie an sozialistischer Ideologie in der sozialistischen Bewegung zu verbreiten haben. Von Arbeitern zu lernen haben, aufzunehmen, theoretisch weiterzuentwickeln zu haben, um es dann in der sozialistischen Bewegung zu verbreiten. Wir können in Kommunikationsfällen, ich schicke Ihnen eine lange Literaturliste. Also auch hier geht ihr Lenin, der nur von Intellektuellen gesprochen hätte, geht einfach nicht aus. Dritte Bemerkung. In Ihrem Modell von Bewusstseinsentwicklung gibt es, übrigens überhaupt am heutigen Abend, habe ich ein bisschen den fatalen Eindruck, gibt es eine Bewusstseinsentwicklung, die sich so in einem Vakuum vollzieht. Auch auf einer Tabula rasa, da ist eine Theorie, sozusagen ein Subjekt, ein theoretisches, ein geistig produktives, und da ist ein Objekt, das irgendwie nun theoretisch angereichert werden muss oder animatorisch oder sonst wie, und dazwischen ist gar nichts. Wenn man aber, wieder auf Lenin zurückzukommen, wenn man aber Lenins nicht nur Apologie, sondern sein Aufschrei nach ideologischer Aktivität der Partei zum Zwecke der Bewusstseinsentwicklung, zum Zwecke der Vermittlung von Theorie ansieht, dann ist für Lenin Bewusstseinsentwicklung eben nicht eine abstrakte Konfrontation dieses Subjekts und dieses Objekts, sondern ist eingebettet in eine historische Situation, ist eingebettet in ideologischen Kampf, an dem nicht nur ein Subjekt teil hat, sondern mehrere Subjekte. So dass es schon eine Sache ist, in der Totalität des geistigen Lebens einer gegebenen Situation, einen Standpunkt, von dem ich will, dass er wirksam wird in der geschichtlichen Praxis, diesen Standpunkt gegenüber einer Fülle, einer Welt von Gegenstandpunkten zu artikulieren, unter anderem auf theoretische Weise. Wer denn sonst soll das machen? Diesen Prozess, mir geht es vorhin um die vermittelnden Instanzen. Was wir bräuchten heute, wäre im Spannungsfeld von Theorie und Agitation den Ideologiebegriff. Der fehlt. Wir haben eine ideologische Totalität, in der Theorie, wenn überhaupt. Der richtige. Warum leugnest du das nicht immer, dass wir den richtigen Ansatz suchen? Das ist ja gut, habt ihr gesagt. Ich will aber nicht dagegen. Ich habe es auch gemacht. Ein Spannungsfeld und ein Ich leugne sie überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ich mache darauf aufmerksam, dass auf dem Weg von Theorie zur Praxis unter anderem über Agitation eine Fülle von Mechanismen der Verselbstständigung dauern. Und die müssen aufbereitet werden. Die müssen aufbereitet werden am Ende dieses Jahrhunderts. Nächste noch eine Frage, möchte ich gerne machen hier zu Herrn Grube. Sie haben eben eine sehr interessante terminologische Problematik aufgeworfen, wie soll ich sagen. Sie haben gesagt, auf die Begrifflichkeit der historischen Tendenz der kapitalistischen Produktionsweise verwiesen, als Antwort auf die Sorge von Herrn Bulthaupt, dass Sie von einer Vernunfttendenz des Kapitalismus sprechen. Würden Sie die Frage als legitim erachten, dass zwischen historischer Tendenz und Vernunfttendenz nicht unbedingt sofort ein Gleichheitszeichen zu setzen ist? Um es etwas ironisch auszudrücken, um es offener zu sagen, Ihre These, ich glaube, die hat Marcel falsch verstanden, Bruhn hat nicht gesagt, dass nach der faschistischen Barbarei kein Verhältnis von Theorie und Animation mehr möglich ist, sondern er hat gesagt, kein Verhältnis von Theorie und Praxis mehr möglich ist. Das ist auch schon wieder was anderes. Meine Auffassung, das mag ja sein, aber man darf doch wohl auch außerhalb des Parallels argumentieren. Meiner Ansicht nach hängt dieser Schluss von Herrn Grohn mit einem ganz bestimmten Theorieverständnis zusammen. Das müsste man aber sagen, dass dies nicht unbedingt die ganze Fülle eines materialistischen Theorieverständnisses ausschöpft. Das müssen wir diskutieren. Ja, der nächste ist Herr Heller. Was ist das Thema? Das ist ja relativ, der glaubt ja bloß mit meinem Glauben zu tun. Ich meine, wenn wir jetzt so weitermachen, dann kommen wir als Streithandler genauso wie die, die wegen uns herkommen, sind zu kurz. Das wird jetzt so langsam ausgerechnet der Bulthaupt, der ein Philosoph ist, ja, und das sind normalerweise die größten Fresser. Der hat. Nein, naja, das ist ja das. Er hat gemeint, die Diskussion voranzubringen mit einem Beispiel aus der bundesrepublikanischen Decke. Das war diese Geschichte mit die Sau-Frage, die Armation-Frage. Ich will es aber aufnehmen, nicht ohne euch einfach zu schimpfen oder so, sondern nur sagen, an der könnt ihr merken, es gibt dort eine Realität. Es ist ein Lohnverhältnis in den Betrieben. Und es ist ein gesamtnationales Lohnniveau, das unter anderem von den ganzen Lohnanteilen abhängt, die der Sozialstaat beschlagnahmt, regelt, hin und her verteilt und sonst was. Es gibt, um die eine oder andere Art des Übergangs zu jetzt Kost der Beitrag in der Sozialkasse, mehr, die Leistungen werden weniger, die Löhne, da meine ich jetzt die Bezahlung des Arbeiters, wird weniger, die Leistung wird mehr. Es gibt das Ganze auch übertragen auf die Belegschaften zahlenmäßig, das ist das sogenannte Arbeitslosigkeitsproblem. Gibt es alles Debatten, und da meine ich, da habt ihr alles, Theorie und Praxis beieinander. Theorie und Praxis ist doch kein Problem von Marxisten oder von Kommunisten. Das ist überhaupt kein Problem. Das Verhältnis existiert halt überall, solange Leute mit Affen, mit Willen und Bewusstsein rumlaufen. Wie kann man überhaupt so einen Satz von sich geben? Da muss man schon lange Soziologie studieren haben und nicht kapieren haben, was los ist. Ja, am Anfang so angeberisch. Wirtschaftliche Soziologie lernen, muss ich kritisieren. Die Kritik möchte ich mal hören. Theorie und Praxis ist, immer wenn Leute etwas begründen, immer wenn Leute etwas gutheißen, zum Beispiel ein Konzernchef oder ein Politiker, der hat eine Theorie, der hat gute Gründe. Jetzt ist mein Fortsetzungsversuch. Schau mal, wie unsere Vorlage aussieht. Es wird in dieser Gesellschaft unablässig agitiert. Übrigens, das ist ja der erste Grund, warum ich mir keine moralischen Stiefel anziehen lassen vor irgendeinem Sozialwissenschaftler. Das machen doch die anderen. Der Kohl agitiert auf jeden Tag, per Medien und so weiter. Wie wird dort agitiert? Ich habe den gemeint und dich angeguckt, das ist zufällig weggekommen. Aber es kann ein Problem aus sowas machen. Es gibt es doch überall. Wir haben eine Tour, ich glaube, die hat der Bullhaupt schon erwähnt, nicht weiter aufgelöst. Es gibt eine Art und Weise, Leute von der Notwendigkeit von etwas zu überzeugen. Übrigens, auch das würde ich für mich in Anspruch nehmen. Wenn nur, ich würde den Anspruch haben, erweitern und sagen, die Notwendigkeit, die ich meine, muss stimmen. Muss auch Wahrheit gründen, auch wenn Luft meine Dinge haben, dann gebe ich das Parado zu. Obwohl ich das Ethos mit dem Markt, das da immer mitschwingt. Stimmen soll es halt. Aber dann würde ich überhaupt nicht gründlich werden im dritten Fall. Bei den ersten beiden sehr wohl. Ja, also dann bin ich uns so verständlich. Also wenn Wertraut unterwegs ist und stürzt am Start um, ja, und muss schnell was mobilisieren, damit was gelingt oder klappt und so weiter, dem würde ich an der Stelle nicht das Kapital vorlesen. Also würde ich sagen, halt mal an, das muss man entweder vorher gemacht haben oder dann bei Zeiten in Ordnung bringen in der Auseinandersetzung. Das sind zwei Partien. Ich will noch mal an was erinnern vorhin und sagen, jetzt wäre ich auch mal eitel auf meine Art. Es gibt eine Tour, über diese Tour zu reden. Und da hat der Bruns quasi ein Zitat aus der Arbeiterbewegung, ich glaube sogar zwei oder drei, gebracht. Es gibt eine Tour, über das Zeug zu reden, die hat überhaupt nichts für sich. Es ist nämlich die Frage aufzuwerfen, zu welcher Einsicht ist sonst wer außer mir fähig? Diese Frage, ich sag mal, ich will sie kritisieren. Wer schon so fragt, erstens, die Adressaten vor allem Kommunisten sind zu allen fähig. Damit meine ich, zum Glauben an ihre Dummheit, auch zu jeder Gemeinheit, sie sind aber auch genauso dazu fähig, es einzusehen und was anderes zu machen. Es ist keine Kategorie der Möglichkeit und Fähigkeit. Es gibt keinen Rassismus der Intelligenz. So ungefähr, was ich fressen habe, schafft er nie. Ist das jetzt klar? Was ich damit sagen will. Der muss ja oder nein sagen, er muss gar nichts. Aber es ist halt ultimativ gemeint, mit mir hat es jedenfalls nichts zu tun, mit meiner Argumentation heute. hat absolut nichts zu tun. Ich kritisiere sogar die blöde Frage. Ich weiß doch, dass jeder dieselbe Intelligenz besitzt. Es kommt bloß darauf an, wie er sie anstrengt. Aber der Grund hat ihn doch schon beantwortet, die Frage. Er hat gesagt, eigentlich ist es der Faschismus, siehe ich, das, ein Proletariat, das seine Interessen verfolgt, als sie die Juden vergaben. Ja, klar, ich hatte halt ja recht, meine ich. Es ist keine Notwendigkeit. Das Argumentieren mit fremden Leuten ist übrigens, wenn man schon was sein Maul aufmacht, in der Öffentlichkeit, hier oder sonst daheim oder sonst wo, das ganze Maul aufmachen hat nur Sinn. Ja, wenn man weiß, da sitzt einer seinesgleichen gegenüber. Wenn ich auch am Proleten vor VW ein Flugblatt in die Hand drücke, dann denke ich mir, das ist ein Arschloch, sondern dann sage ich, der zieht dir schon ein. Aber der kritisiert mich doch, dass du überhaupt auf die Idee gehst. Ein Menschen, der jederzeit dazu bereit ist, mit einem neuen Auschwitz zu verursachen, die überhaupt ein Flugzeug. Ja, mit Auschwitz haben wir es aber jetzt wirklich nicht. Das haben wir nicht. Auschwitz haben wir jetzt wirklich nicht. Freut mich, dass der Karl Held dem Schiller zustimmt, dass jemand im Reich der Wahrheit gewonnen, das hat er allen gewonnen. Ja, jeder, der vernünftig argumentiert, unterstellt, dass es Leute gibt, die ihm nicht nur zuhören, die ihm nicht nur nachreden, sondern die denken und versuchen herauszubekommen, was an dem ist, was ihnen da vorgetragen wird, richtig ist oder falsch. Insofern muss bei allen Leuten Vernunft unterstellt werden, sonst könnte man es gleich aufbieten. Tut ja keiner von uns. Und so weiter, gibt einen Satz. Ich sage nochmal Zusatz zu deinem letzten Ding. Wer denen Lernfähigkeit unterstellt, in dem Fall sind es die Deutschen, ist schon auf ihrer Seite. Deswegen, weil wir mal gegen die Antideutschen polemisieren haben in unserem Gegenstand. Du liest ja das immer. Dann sagen die, wer denen eigentlich Fähigkeit, richtig wieder das Fähigkeitsargument unterstellt, hängt sich schon an die nationalistischen Anlöcher dran. Ja, da kann ich dann nicht mehr argumentieren. Also, wo immer ich mit jemandem rede, Männer oder Weiber, Neger oder Jud, immerzu, denke ich. So, ich rede auch bloß deswegen damit, weil da sitzt einer leibhaftig von mir, der seinen Verstand gebraucht. Wo soll ich ihn anders machen? Ich kann ja mir sagen, oh, der war vielleicht so seine Haartracht noch gut für die Einsicht, der andere war für irgendwas anderes nicht gut dafür. So ungefähr, der ist ein verlorener Seele und ich stehe oben drüber als elitärer Schock und so. Ja, die Einsichtsfähigkeit der Menschen, die muss man gut beurteilen und strategisieren. Ja, aber das ist immer das Problem. Ich mache das in der Geschichte der Arbeiterbewegung bei der Frage, zu wie viel Einsichten oder zu was für Einsichten ist wer fähig, diese Dummheit zum Tragen gekommen ist. Ja, das ist passiert. Hier habe ich mich gegen sie ausgesprochen und die Gründe genannt. Ja, ich wollte jetzt wirklich ohne Emotionen einfach aus Interesse an der Sache, die jetzt zunehmend, muss ich sagen, herausfordernd wird, noch zwei Bemerkungen machen. Erstens, Thema Grünhoff hatte vorhin als letztes zu seiner Kapitalexegese den Schritten die Marx gegangen ist, bei der Entschleierung der bürgerlichen Funktionsweise, der von der ich natürlich zustimmt. Zum Schluss gefragt, der vermarktliche ganz kritisch an meine Adresse gerichtet, erwarten, so ganz zu überlegen und zu sehen, was da was widerspiegelt. Ja, bitte, haben wir, willst du noch eine Antwort? Karl, heißt es. Lass es doch. Bitte, ich glaube, der Recht hat gegen Widerspiegelung. Ich mache darauf aufmerksam, und ich rede sich weder durch drauf jetzt. Ich mache aufmerksam, dass Marx genau in dem Kapitel, dass es hier die Verwandlung von Lohn und Preis der Arbeit in Lohn und Preis der Arbeit verbringt. Und dieses Kapitel, das an einer anderen Stelle platziert ist, und das kommt später, nach dem, von diesem Kapitel, zu welchem Kapitel 3 Schritten. die nicht nur immer wieder faszinierende Formulierung, auch Wendung, wenn man so will, von Marx in der Terminologie ist, dass er sagt, nachdem er diesen ökonomisch-ideellen Verschleierungsmechanismus gezeigt hat, der aber im Bereich der objektiven Erscheinungsformen sich abspielt, sagt er einmal wörtlich, in dieser Verwechslung haben alle Gerechtigkeits-, Freiheits- und weiteren Illusionen der bürgerlichen Ideologie ihren Ursprung. Eine meiner Ansicht nach ideologietheoretisch ungeheuer interessante Frage und eine Antwort auf Ihre Frage, was hier was widerspiegelt. Mit dieser Formulierung unterscheidet Marx zwischen dem, was sich an den objektiven Erscheinungsformen der ökonomischen Realität vollzieht und dann dem ganzen ideologischen Prozess, der dies aufnimmt, der dies zu Kategorien verdichtet, der das aus der ökonomischen Begrifflichkeit rausholt und in die moralische, in die rechtsideologische, in die gesamtideologische Begrifflichkeit zieht. Das ist der Unterschied. Auch wenn H. schon wieder den Kopf mit schüttelt, was soll's? Also das wäre meine Antwort. Hier wird in der Tat, ich würde sogar sagen, ein doppelter Widerspiegelungsprozess beschrieben. Einer, der sich zwischen objektiven und subjektiven im Bereich der Ökonomie vollzieht, und einer, der zwischen Ökonomie und Gesamtgesellschaft in der Totalität, und zwar vermittelt durch die Ideologie vollzieht. Ein doppelter Widerspiegelungsprozess. Zweitens, über Karl gleich wieder die Wand hochgehen. Ich meine es ganz freundschaftlich. Vielleicht können wir irgendwann mal drüber streiten. Ich würde ein kleines, wie soll ich sagen, Fragezeichen anmelden hinter deiner Gleichsetzung von dem, was ich, jetzt rede ich nicht von Ihnen, was ich mit dem Verweis auf dieses Vorkommen des Wortes Denkform Kapital gemeint habe und der ganzen Problematik des notwendigen falschen Bewusstseins. Ich bin nicht der Auffassung, dass das zwei identische Probleme sind. Bin ich nicht der Auffassung. In der Meinung, sie überschneiden sich, jawohl, und eine materialistische Ideologie-Theorie kommt nicht umhin, anzufangen, aber das ist auch schon wieder ein missdeutbares Wort, anzufangen bei der Untersuchung der Ökonomie in ihrer Objekt-Subjekt-Dialektik, in ihrer Dialektik von Wesen und Erscheinung. So wie das Marx vorgeführt hat. Das ist der Anfang einer materialistischen Ideologie-Theorie. Andererseits aber ist die Frage nach notwendig falschem Bewusstsein nicht nur in dieser isolierten Perspektive, in dieser abstrakten Subjekt-Objekt-Perspektive zu beantworten, sondern zum notwendig falschen Bewusstsein gehört sowohl die Widerspiegelung als auch die bewusste Fälschung, die bewusste Moralisierung, die bewusste, jawohl, Ideologisierung dessen, was spontan von der Alltagswelt. Insofern ist es hier eine Einheit von Widersprechen, meiner Meinung nach, zwischen der Denkformproblematik und der Ideologie-Theorie oder der Theorie von Planeten. Dann kann sie erzählen, was mit Annehmer eine Einheit von Widersprechen. Also, wenn ich da aufkomme. Ach, da fällt mir ein, du durfst wieder vor oder du hast angenervt. Nur, wenn du wohlwollen, solidarisch vielleicht sogar, wenn ich das überhört habe. Ich hätte sehr. Dass ich meine Bestimmungsliebe aus der Soziologie habe, muss ich nicht enttäuschen. Die Soziologie gab es zu meiner Zeit nicht in der DDR, konnte ich nicht studieren. Dass, ja, dass ich nicht wieder von Bestimmungen rede, habe ich das mal gesehen. Ja. Also noch einmal, wenn Marx feststellt, dass man Gebrauchswert und Tauschwert, also Substantialität eines Gegenstandes und das, wogegen er sich austauscht, nicht auf die Reihe kriegt und dann sukzessive die Formen des Austauschs entwickelt und darin jedes Mal wieder auf einen Widerspruch kommt, der in der letzten Form je spricht. So ist dass dasselbe mit einmal mehr wert ist als es selbst, wenn es nach äquivalentem Tausch ginge. Das führt darauf, zu erschließen den Grund dieses Widerspruchs. Und der Grund liegt erstmal in der Produktion des absoluten Mehrwerts. Nun sehe ich nicht, was der Schluss auf einen Grund widerspiegelt. Der findet im Kopf statt, der kann richtig sein, der kann falsch sein, es kann einem auch schon mal misslingen. Man kann aber feststellen, ob der richtig ist oder falsch ist. Wie solch ein Schluss auf einen Grund eines bestimmten Verhältnisses eine Widerspiegelung, bitteschön, von was sein soll? Also das Also Peter Buchhoff war noch dran, habe ich gerade in der Beiträge nicht gekriegt. Ich war noch nicht ganz ähnlich. Das Zweite ist, dass die Verwandlung von ökonomischen Verhältnissen oder die moralische Verwandlung von ökonomischen Verhältnissen von Marx in der Kritik des Gotha-Programms dann selber kritisiert worden. Etwa in der Form der Forderung nach dem gerechten Arbeitslohn. Das selbstverständlich, aber das kann ihn noch nicht daran hindern, erstmal zu analysieren, was er kritisiert. Peter, darf ich das vielleicht aufnehmen, um noch ein Lied zu machen? Darf ich das vielleicht auch aufnehmen, um noch einen weiteren Punkt in die Debatte zu werfen? Du hast gerade gesagt, die Bestimmung aus dem Kritik des Gotha-Programms mit dem gerechten Lohn. Gut, ich weiß aus deinen Seminaren, dass wenn du überhaupt mal einen Agitator zitierst oder hochhältst, dann ist es ein westdeutscher Arbeiterführer aus den 50er Jahren, Viktor Agat, der Sache nach, würde ich behaupten, fast nichts anderes gemacht hat, als einen möglichst hohen Lohn ständig zum Gegenstand der Agitation der Gewerkschaft zu machen. Ein möglichst hoch. Möglichst hoch, ja. War das richtig, was er gemacht hat, oder war es falsch? War es wirksam oder war es unwirksam? Erstens, soweit ich das Einzelne kenne, haben wir immer noch eine kapitalistische Produktionsweise. Also war es wohl unwirksam. Zweitens, sie haben ihn aus dem DGB rausgeworfen. Von den Gewerkschaften. Wie? Was aber für Wirksamkeit spricht. Na ja, das glaube ich nun nicht. Also, dass sich nun die besondere Wirksamkeit von Theoretikern und Agitatoren daran bewusst, dass sie überhaupt kein Forum mehr haben, vermag ich nicht einzusehen. Sie haben ihn rausgeworfen und das hat weiter, also seine Vorstellungen haben weiter keine Konsequenzen in der Gewerkschaftspolitik gehabt. Also ich glaube, jeder sagt, also, dass ihr hier kein Kommentar habt, weil es fällt mir schwer, dann überhaupt noch einen Zusammenhang zu sehen, dass im Moment davon diskutiert wird, indem das Thema schon in der Veranstaltung war. Und dass ich das immer wirklich kritisch anmerke. Wir haben jetzt bei der Marxologie gehabt, die auch eine Griffe auf dem Kapital verwendet hat. Wir haben eine ganze Menge Linienologie, oder wie auch immer das heißt, gehabt. Jetzt haben wir auch zu einer Arbeit darüber gehört. Das ist mir jetzt alles einfach zu weit vom Thema weg. Und wenn der Diskussionsleiter das jetzt hier beantwortet, ich würde gerne nochmal einen Rückgriff machen auf das, was das wiederholt auf Gordon gesagt hat. Du hattest gesagt, dass die Wirkungslosigkeit von materialistischer Kritik oder von auf materialistisch begründeter Agitation sich irgendwo erwiesen hat. Und dass man daraus den Schluss ziehen müsste, dass man was anderes macht. Ich hoffe, das hat jetzt noch richtig in Erinnerung. Ich würde das schon mal prinzipiell beschreiben. Nein, das hat er nicht gesagt. Das habe ich kritisiert. Genau den Schluss habe ich kritisiert. Okay, aber dann würde ich ihn auch nochmal kritisieren, weil das ist eine Sache, die ich habe ich auch gerade gesehen. Die aus. Die stellen überhaupt das auf, dass wahnsinnig häufig in der Geschichte der Arbeiterbewegung oder öffentlicher Opposition oder Bewegung so etwas getan worden wäre. Und ich kann mich an ganz wenige schwache Versuche in Deutschland, an das ich mich überhaupt keine erinnern muss, was auch jemals gemacht wurde. Und dass die dann am bedeutungslos war, daraus kann ich überhaupt keinen Schritt darauf ziehen, dass dies unterfangen irgendwie müßig wäre. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was ich auch oft in der Linken höre, das möchte ich auch einmal wirklich, aber feindselig kritisieren, das, was Herr Bruns gesagt hat. Aus dem Ding, dass Arbeiter, Nationalisten, Nationalsozialisten und so weiter wurden, wird neuerdings die Behauptung aufgestellt, dass das Interesse der Arbeiter ein prinzipiell reaktionäristisch-faschistisches wäre. Das ist eine Sache, die haben wir in der Bildzeitung in den 60er, 70er schon gelesen und die geht jetzt langsam in Leute ein, die als linke Theoretiker gelten. Warum auch immer. Also das muss man sich einmal vor Augen führen. Also das, worüber wir heute reden, über Theorie und Agitation, das ist ein Feld, wo sich inzwischen eine ganze Reihe von Linken oder Ex-Linken, wo das geht, dass ich nochmal eine Slide habe, wenn ich da, da ist uns auch dazu noch mal Christian Beitrag geliefert, wo die sich von Systemkritik wirklich militant gegenüber denen, die noch welche machen, verabschieden und sagen, jede Systemkritik ist angesichts der Interessenlage des Proletariats verkehrt. Militant gegenüber, wirklich militant gegenüber denjenigen, die werden, die so eine Systemkritik noch machen. Und ich denke, diesen Hintergrund, den es ja tatsächlich gibt, in der linken Diskussion, den sollte man ja nicht ganz außer Acht lassen. Und insofern halte ich für die Diskussion, wie oft das war, Widerspruch, das habe ich gerade auch gehabt, wenn ich so werde, nicht Widerspruch, sondern Widerspiegelung, das, erstens, also ich habe genau diesen Schluss, dass man aus der Wirkungslosigkeit, der bisherigen Wirkungslosigkeit der Agitation den Schluss zieht, jetzt müssen wir aber das Bewusstsein untersuchen, dass die Wirksamkeit dieser Agitation verhindert. Das ist das, was die Frankfurter in Amerika gemacht haben, mit der autoritären Persönlichkeit und Autorität und Familie. Und die haben damit, so lautet die Formulierung, tendenziell eine kritische Theorie in eine affirmative Theorie der Gesellschaft verwandelt. Ob sie die Absicht hatten oder nicht, ist was ganz anderes. Mir kam es darauf an, was zu zeigen, was sie gemacht haben. Das können sie ja besten Willens gemacht haben. Das ist trotzdem falsch. Ja. Okay, dann sind wir gleich ein Missverständnis. Gut, hier oben sind im Moment keine Wortmeldungen und da jetzt kann was sagen, aber ich nehme ihn jetzt einfach auf die Liste und wer aus dem Plenum was sagen möchte. Ich bin der Drösti, genau. Nee, bis der Zeit. Okay. Also hier vorne war eine Meldung gewesen. Das sind die Zurückweisung von Hahn. Die Buchverlust. An einer Stelle nicht gut. Ihm jetzt am Kapital teilen zu wollen, was er falsch gelesen hat. Das liegt etwas neben dem, was er macht. Was der Markt in dem Kapitel macht, wird immer so paraphrasiert. Ist eine Erklärung der Produktionsweise und nebenbei wirkt er anschlag nicht nur auf das, sondern falschen Erklärungen dazu existiert. Und da geht es kein Stück drum, was widerspiegelt. Der sagt bloß, so ist es und darüber gibt es falsche Erklärungen. Also kann man sich jetzt dazu stellen, man findet richtig, was der Mann sagt, und man kann sich daran machen, die falschen Erklärungen zu widerlegen. Was spiegelt sich denn da, wo du mit deinem Prismenglas dazwischen treten willst? Entweder man steht auf diesem Standpunkt, ja, dann verpflicht man ihn. Dann kommt aber nicht in der bescheuerten Frage, wie die Objekte, die im Kapitalismus existieren, auf die Leute wirken, wie die Leute auf die Objekte zurückwirken und so weiter. Da bist du meilenweit entfernt von irgendeiner Kritik. Es ist was anderes, zu sagen, ich habe ein Urteil über eine Sache, über den Kapitalismus, wie er geht, der entsteht. Ich habe ein Urteil über das Bewusstsein der Leute, die in den Zwangsverhältnissen nach ihren Lebensmitteln schauen. Das hat der Karl eben versucht zu erklären. Und dann geht man mit dem Urteil auf die Welt los und sagt, stimmt oder stimmt es nicht. Wer das macht, macht was ganz anderes, als sich die Frage zu stellen, wie verhalte ich mich mit meiner Theorie zu den Leuten und wie wirken die Objekte auf die Leute und wie wirkt es zurück. Das ist ein blödes Verfummeln, weil man dann meilenweit entfernt davon ist, einfach Bestimmungen loszuwerden. Ist das richtig oder falsch? Das kommt gar nichts. Das ist eine ganz andere auf Theorie und Agitation. Das geht in dieselbe Kerbe, bloß höflicher als du so. Ich meine, diese Stelle vom Kapital 1, vom Hart angelegt worden, der sollte sich dort über Gedanken machen. Der Mehrwert wird durch V erzeugt. Und dann geht es über zu Bezahlung, die Form des Arbeits. Und in diesem Kapitel taucht dann auf, und das bewertet Geister, oder ist eine Widerspiegelung und so weiter. Widerspiegelung ist halt tatsächlich ein Ausdruck dafür, es gibt einen gewissen Automatismus, es gibt was Notwendiges dran. Ja, das ist es tatsächlich. Der Marx behauptet, wie sollen die Leute anders mit der Frage des Lohns und dem Wert ihrer Arbeitskraft umgehen, als zu fragen, was kriege ich für welche Arbeit. Denn dann kann es doch scheißegal sein, ob sie für den Wert ihrer Arbeitskraft, was sie mir das auch sein mag, bezahlen kann und so weiter. Sie müssen halt darauf aufpassen, dass sie genug verdienen. So, und jetzt möchte ich zu dem Übergang in diesem berühmten Kapital 1 was sagen. Ich meine, erstens ist es überhaupt kein Bewusstseinskapitel. Auch kein falsches Bewusstseinskapitel. Sondern, da hat der Youngster recht, es gibt Bemerkungen. Es gibt Bemerkungen über notwendig falsches Bewusstsein, wie auch in den ersten Kapiteln, wie auch in den anderen Fällen. So, der Übergang, meine ich, vielleicht führt euer Aufgabe vom Kapital nochmal nach, ist folgender. Der Marx behauptet, wenn denn die Anwendung von Arbeitskraft um nichts anderes geht, als um, dass sie bezahlt wird, damit sie der Investition oder dem vorgeschossenen Kapital einen Überschuss erzeugt. Wenn das schon damit dort noch mehr wäre, dann ist es geboten, dann ist es logisch notwendig, dann ist es normal, auf diesen blöden Ausdruck zu gebrauchen, normal, dass die Arbeit tatsächlich nach ihrer Verausgabung bezahlt wird. Dass man eine Form des Bezahlens, das ist der Arbeitslohn, nimmt, die garantiert, dass wann immer Arbeit angewandt wird, sie auch rentabel angewandt wird. Also man bezahlt Geld pro Stunde, Geld pro Stück, die beiden Lohnformen erhalten. Das ist der eigentliche Gehalt dieser Kapitel. Und alles andere fällt in Nebenbemerkungen, nämlich welches Bewusstsein gründet sich darauf. Weil welche Erfahrungen machen die Leute und wie rechnen sie dann um? Welchen Reim machen sie sich drauf? Kaum gibt es einen Zeitlohn, kaum gibt es einen Stücklohn. Und was es heute noch alles gibt, mag ich gar nicht erzählen. Das ist erst einmal der Gehalt. Der spielt in deiner Anfrage kaum noch eine Rolle, weil du bloß noch nachfragen möchtest. Ja, und steht doch nicht was dort. Darauf gründet sich das ganze regionalistische Bewusstsein von gerechten Lohn und so weiter. Ja, das gründet sich darauf. Aber bitte, selbst Widerspiegelung zugegeben und alles. Das gemahnt per Metapher an einen Automatismus. Der will aber nicht sagen, immer wenn, dann so ungefähr der Gegenstand gebiert die falsche Ansicht über ihn, produziert ihn, erzeugt ihn, verursacht ihn und jetzt kommen wir hier noch rein. Mein Gott, das ist nicht die Behauptung. Jemand, der hoch gegen den Kapitalismus samt falschem Bewusstsein in ihm schreit, kann unmöglich der Auffassung sein, dass es um nichts anderes geht. Der will sich ja bloß auflösen, der will ja bloß überzeugend wirken. Also machen wir uns da nichts vor. Also nur das, jetzt hoffe ich wirklich höflich gewesen zu sein, ist das Widerspiegelung als Metapher, tut gute Dienste als, das geht dann tatsächlich so zu, dass sich die Leute akkommodieren, dass sie sich anpassen, dass sie so rechnen, wie das System oder wie das Kapital es ihnen praktisch aufzwingt. Ja, das ist eine Aussage, die unterschreibe ich. Aber dass sie nicht anders denken könnten, das halte ich für einen Unsinn. Das habe ich gesagt. Ich sagte doch bloß, ich war es nicht mehr gegen dich, sondern nur über Marx was so. Ganz im Gegenteil. Absolut. Verhältnisse erzeugen und so weiter, bin ich eher einverstanden mit die Ware erzeugt. Das ist die Verhältnisse, über die habe ich geredet. Wer der Ware mit ihrer Preisform und dem Arbeitsverhältnis mit seiner Lohnform ausgesetzt ist, der muss sich einrichten. Das ist ein Muss, das gilt, solange die Gesetze gelten. Oder das Eigentumsrecht und Rechtsverbund und so weiter. Das ist ein Muss, das will ich unterschreiben. Aber ich will mir immer so die Übersetzung, die richtig die Radikalisierung der Metapher haben, die Ware gebiert das Denken. Die Warenform macht der Denkform. Nein, das ist schon einmal der Marktschock in diesem Produktionsverhältnis. Gibt es allemal ein falsches Bewusstsein. Die Leute strecken sich nämlich nach der Dingen. Mehr ist hinter dem ganzen Fetisch und so weiter nichts zu suchen. So, jetzt habt ihr jetzt vielleicht das erste Mal in eurem Nebenkart prüft halt nachgedacht. Kann auch sein. Es wird jetzt, ich habe jetzt sehr schwer. Ja, jeder hat schwer. Ich weiß jetzt oft nicht, wer wofür und wer wohin ist, sodass, wenn ich jetzt irgendwas verteile, dann ist immer ein ganz was Falsches. Nein, das richtig. Du hast jetzt eben gesagt, Karl, zuletzt. Jetzt geht es mir wirklich ums Wort, weil alles andere unterschreibe ich völlig. War genau wunderbar ausgedrückt. Nein, ich entschuldige mich, dass ich nicht antworten habe. Ich war erstmal perplex und Karl hat im Grunde genommen die Antwort gegeben. Ich hätte nicht anders antworten können. Es kam eine Wendung vor, jetzt bei dem, was du nach der Kollegin dort oben gesagt hast. Du hast gesagt, ich wäre der Meinung, wenn ich vom Entstehungsprozess, von der Erzeugung der Ursache, von diesem geistigen, aus diesem ökonomisch-materiellen spreche, dann sage ich, Nein, du hast gesagt, Entschuldigung, du hast gesagt, das ist insofern richtig, als die Leute sich anpassen. Das hast du gesagt. Das wäre der rationelle Kern sozusagen auch des Widerspiegels, Gerbiges. Jetzt bin ich genau in der Situation, dass ich dann wieder anfange zu meckern, eigentlich soll ich freudvoll zustimmen, weil natürlich ist da ein Moment der Anpassung. Aber für mich ist zwischen der Widerspiegelung und der Anpassung keine Identität. Keine Identität. Ich behaupte, der kritisch-revolutionäre Arbeiter unterliegt den gleichen Widerspiegelungsmechanismen, passt sich aber nicht an. In das Moment der Anpassung haben wir wieder so eine, kommt meiner Ansicht nach, eine komplizierte, aber einfacher geht es nicht. Im Prozess von Anpassung habe ich nicht nur, jetzt spreche ich mal noch einen anderen Terminus, habe ich nicht nur eine strukturelle Identität zwischen objektiven Verhältnissen und ideologischen Formen. Nicht nur eine strukturelle Identität, sondern bei der Anpassung habe ich auch die Subjektivität eingebracht in meine Beziehung zu dem, was da auf mich wirkt. Das wäre die einzige Differenz, sondern stimme ich völlig zu genau dem, was du als Antwort gesagt hast. Ganz so ähnlich jetzt, jetzt ist wieder weg. An einer Stelle wollte ich Ihnen oben noch zustimmend noch etwas weiterführen. Was war das jetzt bloß? Nee, können Sie nicht noch mal ein Stichwort geben? Also ich habe hier zwei Leute aus dem Publikum, einmal Frank und dann Martin Böhm. Ja, eine Frage an Peter Burkhoff. Du hattest gesagt, der Schluss aus der nicht wirksamen Agitation, jetzt das Bewusstsein, der zu agitieren, wie zu untersuchen. Dieser Schluss war erstens falsch und zweitens, wie die Frankfurter, was die Frankfurter in Amerika getan haben, zeigt, läuft ja auch die Affirmation dieses Bewusstseins. Genau. Dann kommt die Frage, warum? Ja. Mit einem Wort, nur die ganze Bewusstseinhaltung. Was die Unerhöhlichkeit behauptet. Die sind so. Ich sage aber im Moment, die sind so. Machen wir uns doch nicht vor, in der Familie wird der Mensch autoritär. Vielleicht erzogen, dann wird er auch. Machen wir uns doch nicht vor, es wird heute Charakter gefahren. Dieser Moment vor, mit ganzer Menschen mehr mit einem vernünftigen Gedanken kommen. Das ist damit so was Elitäres abging. Aber jetzt Verehrung, der vielleicht oder andere. Wenn ich zureichende Gründe dafür habe, dass die Agitation, also die theoretisch begründete vernünftige Agitation, nichts verschlägt, dann habe ich genauso viele Gründe dafür, dass eine Revolution eine Änderung der Produktionsverhältnisse, um es harmlos auszudrücken, unmöglich ist, weil, das ist das Argument dann, weil die Leute innerhalb dieser Produktionsverhältnisse ein Bewusstsein haben, das nur diese Verhältnisse affirmieren kann, weil sie sich in ihnen zurechtfinden müssen, aber keine Erklärungen akzeptieren können, weil sie also keine Erklärung akzeptieren können, die dieses Bewusstsein, mit dem sie sich in den bestehenden Verhältnissen zurechtfinden, besprechen könnte. Sonst hat die ganze Wissenschaft kein Resultat. Also wenn man sagen kann, sie können so ein Bewusstsein haben, sie können auch ein anderes haben, das ist arbiträr, dann ist das keine wissenschaftlich begründete Aussage über diese Form der Deformation oder über diese Gestalt der Deformation des Bewusstseins. Wollen Sie aber Aussagen darüber machen, dann haben Sie in diesen Aussagen genauso viel Gründe, warum eine Durchbrechung dieser falschen Gestalt des Bewusstseins nicht möglich ist. Dann hat man Gründe dafür, warum in den Kapitalismus Faschisten herangezogen werden. Dann hat man Gründe dafür, warum in den, unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise autoritätsführige Leute herangezogen werden und so fort. Also entweder ist das der Schluss, das Resultat der Untersuchung nicht zwingend, dann kann man sie auch lassen. Oder sie ist zwingend, dann führt es genau dazu. Alltagsbewusstsein, mit dem die Leute sich in den gegebenen Verhältnissen zurechtfinden, muss so und so bestimmt sein, sonst landen sie in Zimmern, wo die Türen innen keine Klinken haben, beispielsweise. Das, dieses Alltagsbewusstsein ist kein adäquates Bewusstsein von den Gründen, aus denen gerade so und so produziert wird. Diese Gründe können nicht aus diesem Alltagsbewusstsein erschlossen werden, sondern nur aus seiner Kritik. Wo ist der Widerspruch? Die Rednerliste ist leider angesichts der fortgerückten Zeit bereits geschlossen. Der nächste ist Erich Hahn. Dem ist wieder eingefallen, glaube ich, was er zu der Diskutantin von oben sagen wollte. Ja, das ist deshalb wichtig, weil es auch wiederum die richtige Mischung von Zustimmung und noch offenen Problemen ist. Warum ist denn die richtig, die Mischung? Ich versuche das gleich darzustellen. Sie haben bei einer gewissen Zustimmung zu mir oder auch einer. Nee, gar nicht, gar keine. Na, dann mache ich es anders. Sie haben mir unterstellt oder nicht so verstanden oder Karl mir gegenüber so verstanden oder übersetzt, dass ich der Meinung sei, und das ist jetzt wörtlich, das haben Sie gesagt, dass ich der Meinung für diesen Verweis auf Denkformen, Notwendigkeit, Bestimmung und so weiter und so fort, die im Übrigen nicht mehr nur meine Wirklichkeit ist, darf ich mal darauf aufmerksam, es sind viele heute Abend hier von Bestimmungen, dass ich damit der Meinung, ich sage es mal jetzt vorsichtig, huldige, die Leute müssen ja so. Das war der Kern ihrer Kritik. Das drehe ich jetzt mal genau um. Und ich behaupte, dass erst wenn ich die Analyse der geistigen, ideologischen, ideellen Prozesse in meiner Umgebung, in dieser Gesellschaft, erst wenn ich diese Analyse, die Analyse dessen, was da gedacht wird, die mich ja immer mit der Frage konfrontiert, wo kommt das her? Wo kommt das her? Wie kommt das zustande, was da gedacht wird? Ich behaupte, wenn ich diese Frage nicht hintreibe, bis zu einer solchen Analyse, wie Marx sie hier, ob nun mit Nebenbelagerung, Zwischenbelagerung oder Randbelagerung, hätte ich gar keine Schwierigkeiten mit, in der Tat, das war nicht sein Hauptthema, wenn ich sie nicht bis dahin treibe, dann ist jetzt meine Behauptung, verfehle ich meine Aktivitäten, setze ich nicht gründlich genug mit meiner Kritik dieses falschen Bewusstseins an. Wenn ich nicht auf diese Seite ihrer Bedingtheit Bezug nehme, sie im Auge habe, das heißt überhaupt nicht inaktiv sein, heißt überhaupt nicht auf Propaganda, auf Agitation oder sonst was zu verzichten. Heißt aber, die Fragestellung bis auf die letzten Grundlagen zu treiben. Und jetzt gestatte ich mir mal noch den Hinweis auf eine ganz ähnliche Problematik und Fragestellung, wo sich meiner Meinung nach der Kreis auf ganz fantastische Weise von Marx zu Lenin schließt. Zu Lenin schließt, ganz im positiven Sinne, ganz in Ihrem Sinne, wenn Sie so wollen. Das Problem der Religion. Ist Lenin oder Marx irgendwo auf die Idee gekommen, auf ideologischen Kampf, auf ideologische Kritik an Religion als Überbauphänomen zu verzichten, weil sie Geniales zusammengetragen haben zu den materiell-irdischen Grundlagen der Religion? Haben Sie irgendwo auf diesen Kampf verzichtet, im Wissen um die materiellen Bestimmungsgründe von Religion? Die Behauptung müssten Sie beweisen, wenn Ihre Unterstellung oder Ihre Interpretation dessen, was Sie gesagt haben, zutreffen soll. Nein, Marx und Engels oder Lenin haben nicht auf den ideologischen, geistigen Kampf gegen Religion verzichtet, haben aber immer gesagt, die eigentlichen Wurzeln der Religion sind nicht die Geistigen der Natur. Letzte Bemerkung, warum ich vorhin so als Aufschrei gedrängter Kreatur angefangen habe, etwas lieblos auch. Ich weiß nicht, wie mir wirkt, mal auf Berlinerisch. Da habe ich nun mein ganzes Leben lang Ideologie produziert. Ist mir klar. Muss ich mich dafür verteidigen, dass ich gegen die Produktion von Wasser bin? Das erklärt meine Frage. Berufen wird Kenny. Einerseits von dem, wie sie immer gepredigt war. Zweitens von Marx her. Ich erlebe im Moment eine Renaissance, dass alle Notwendigkeiten, die das Kapital den Leuten aufhört, von Politikern öffentlich befürwortet werden. Sie berufen sich auf die Notwendigkeiten und sagen, und weil sie notwendig sind, setze ich sie durch. Übrigens das typische Handwerk von Charaktermasken. Nicht ich bin auf was gekommen und ich will das und das sind meine guten Gründe, sondern der letzte und allwährende gute Grund von dem, was ich will, liegt drin, dass die Welt so ist, wie sie ist. Man beruft sich auf die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Ja, machen Sie selber Konkurrenz oder sagen Sie bloß, Sie sind Opfer der Konkurrenz. Das wäre zum Beispiel einmal eine Frage, die geklärt werden könnte. Das sind auch die konkurrenzgeilsten Dinger, die Unternehmer, die entlassen sollen. Wir müssen rationalisieren. Warum sagen Sie denn nicht, wir wollen? Auf welche Gesetze berufen Sie sich? Wie machen Sie theoretisch dem ganzen Volk klar, dass es unabweichlich ist, was mit ihm jetzt angestellt wird. So, dann sage ich, erst einmal, dieser der Agitation, die kann ich jetzt auf Jugoslawien kriegen und so weiter, wenn es gewünscht wird, alles nochmal. Es gibt einen Typus von theoretischer Begründung von dem, was man Leuten antut, die finde ich vor. Deswegen sage ich, jetzt stelle ich mich auch einmal hin und sage, ich habe Gründe dafür, was ganz anderes zu machen. Und das sage ich aber nicht dem Kohl oder so, sondern denen, denen der Kohl mitspielt bei seinen Berufen auf den Sachzwängen, denen die Gewerkschaft auf und auf mitspielt, wenn sie jetzt endlich zu der Einsicht kommen, jojo, Arbeitszeit, Arbeitsplatz und so weiter. Ich möchte so, jetzt sage ich mal einen theoretischen Satz. Arbeitsplatz ist kein Ort, wo man hingeht, um zu arbeiten, sondern eine gültige Rechnung dieses Systems. Dieser Satz, wenn einer was dagegen hat, soll er so sagen, ob er ihn begriffen hat oder ob er ihn für wahr hält und so weiter. Diesen Satz, den halte ich für meine Wahrheit. Mit dem Satz will ich antreten, erstens, zur Überzeugung und deswegen geht es euch so. Liebe Taubenmänner, liebe Arbeitsleute, deswegen gibt es 4 bis 6 Millionen Arbeitslose registriert und registriert. Das ist der Grund. Zweitens möchte ich gegen alle falschen Deutungen des Grundes, warum es Arbeitslose gibt, vorgehen. Ich möchte die Ideologien mit erledigen, weil sagen, ich glaube euren Grund nicht und hier sind meine Argumente dagegen, dass eure Gründe nicht stimmen. So, und das ist mein ganzes Problem, Verhältnis und sowas, also kein Problem vor Theorie und Agitation. Man hat eine Einsicht in eine ganze politische Ökonomie, man sieht ihre Anwälte reden und denken und agitieren und stellt sich dagegen auf und sagt, ich bin sowohl gegen die Sache wie gegen deine Rechtfertigungen. Das ist doch einfach. Was habe ich doch ein Problem? Übrigens, wer der Elitäre ist, der Kohl oder ich, das möchte ich euch nochmal sehen. Das stimmt ja gar nicht. Ein Zusatz noch, dann sagen die anderen mal wieder. Diese Art des Herangehens ist weder demokratisch noch totalitär. Es ist eine ganz schlichte Auseinandersetzung mit den Adressaten. Ich sag zwar am Arbeiten nur du glaubst doch nicht selber nicht dran, dass das daher kommt. Das kommt halt von was anderes her. Was ist doch totalitär? Also ich sag das in Erinnerung an eine inneruniversitäre Mode und so weiter. Du hast wohl die Wahrheit gepachtet, du hast wohl die Wahrheit gepachtet. Da sag ich, nein, nichts pachtet. So halt, wenn der Fehler bei mir auffallen ist, sag ihn halt. Dann sehe ich ihn entweder ein oder ich weiß zurück und dann gibt es nichts doch. Es ist doch gar nichts mit Pacht und mit Universalitätsanspruch und Totalität. Ich sage doch bloß, sowas, die Song stimmt nicht und die Sache, die sie damit begründen und rechtfertigen, die passt mir schon gleich nicht und die zeugt folgende Ergebnisse und zwar mit Notwendigkeit, nicht zufällig. Das ist ohne eure Arbeitslosen ist dieser deutsche Kapitalismus nicht zu haben. Ihr merkt es noch an den Begründungen der anderen, die Arbeitslosen schaffen. Ihr merkt doch jeden Tag, dass der Kapitalist nicht bloß heute Arbeitgeber heißt, sondern einer, der der einzige Zuständige für Schaffung von Arbeitsplätzen ist. Nirgends steht, dass die einzigen Zuständigen für das Abschaffen sind. Ja, andererseits steht es dann doch wieder dort. Dann steht wieder dort, ja, sie müssen rationalisieren. Da ist auch, sie müssen schon wieder die Entschuldigung. Das ist keine Notwendigkeit, wenn er sagt, in dieser Fläche springe. Ich zeige euch, warum beides notwendig ist. Erstens gibt es sowieso keine weiten und breiten Arbeitsplätze, machen keine Kapitalisten. Das ist übrigens die Systemfrage hier. Das ist so eingerichtet, dass ich mir jeder selber seit Bier und seit Pfeifen aufstelle und dann ist es ein Arbeitsplatz. Das gehört aber dazu, zu der Frage von Eigentum, Wert, Ware und so weiter. Und zweitens, dass diese Art, die Befugnis haben, gemäß ihrer Rechnungsweise die ganze Nation drauf festzulegen, quasi ihr Sonderinteresse ständig von der Politik bestätigen zu lassen, als es ist das allgemeine Interesse der Nation, sodass halt jeder Politiker auftreten kann, entweder wir oder die Japaner. Entweder Europa oder es gibt wieder Krieg und Frieden, das ist dann immer so sicher. So wird heute agitiert. Bitteschön. Da werde ich nur noch hinführen und werde sagen, ich weiß, dass es warum ihr es agitiert und ich kenne mich in der Sache, die ihr betreibt, aus. Ich höre sie, ich lausche sie euren Worten ab und so. Diese Sache ist meine Licht und ich möchte möglichst viele Leute dafür gewinnen, dass ich euch das Handwerk lege. Also nochmal gegen die philosophische Anwandlung, die du da reingebracht hast, der und so weiter, mit irgendwann bei Lenin hätte es Gräuel angefangen. Wie gesagt, weder der Lenin und ich schon gleich mehr sind typische Vertreter des intellektuellen Standes. Lasst es, die solchen Sachen, da haben wir ja auch recht gegeben, hoffe ich. Von meinem Abiturjahrgang und von meinem Examen und von meinem Promotionsjahrgang und so weiter macht keiner das, was ich tue. Die macht eher so Scheiß wie du. Also, erstmal wollte ich mich beim Publikum beschweren. Ihr habt euch einfach vorhalten lassen, ihr seid den Adressaten von einem Agitator, der Hofbräuhausstimmung erzeugt, also von einem faschistischen Agitator. Das würde ich an eurer Stelle nicht auf mir sitzen lassen. Zweitens wollte ich mich bei Erich Hahn bedanken, weil ich denke und auch denke, dass davon richtig zu denken einiges abhängt, hat er mir ein Vakuumkopf bescheiden. Ja, ein luftleerer Raum. Ihnen doch nicht. Ein luftleerer Raum ist ein Vakuum. Weil ja auch nur ein Witz. Kenne ich das aus meiner reifen Jugend vom Volke lernen, dem Volke dienen. Was da vom Volk zu lernen war, war allenfalls die Affirmation, die Bestätigung der bestehenden Verhältnisse. Deswegen haben sich Leute aufgemacht, das Bewusstsein, das dieses Volk hat, so gut sie können, zu kritisieren und nicht einfach als das zu nehmen, das hatte ich auch indirekt in den Thesen gesagt, nicht einfach als das zu nehmen, mit dem sich etwas anfangen ließ. Wenn die Leute nämlich einsehen, welche Gründe es hat, dass sie unter diesen Produktionsverhältnissen Schaden nehmen, dann würden sie sich nicht als so gefügig erweisen, wie sie es tun. Vor allen Dingen würden sie sich auch hier für die zweite Abteilung des Nationalismus, des Praktizierten und so weiter hergehen. Ja. Und das Dritte ist wieder eine ganz praktische Sache. In der Umgebung, in der ich wohne, gibt es ein großes Werk, in Rüsselsheim. Jeder, der krank ist, wird, wenn er genesen ist, erstmal ins Personalbüro bestellt. Und die erste Verhandlung im Personalbüro ist noch relativ harmlos. Da wird er freudig für seinen Wiedereintritt in die Funktion von jemandem, der Mehrwert zu schaffen hat, begrüßt. Die zweite und dritte sind nicht mehr so harmlos. Da steht nämlich, was die Opel, wird ihm im Einzelnen vorgehalten, was die Opel AG es kostet, dass er krank ist. Und es wird ihm ein moralischer Vorwurf aus einem physischen Defekt gemacht. Mit einem erheblichen Druck auf die Leute und hinterher sind sie stolz bei BMW und Opel, dass sie den Krankenstand um was weiß ich wie viel Prozent gesenkt haben. Das ist Resultat eines Drucks auf die Leute und diesen Druck kann man den Leuten auch erklären. Bevor ich Erich Hahn das Wort gebe, kurzes Resümee von einigen Reichsbürgern, die jetzt mehrmals gekommen sind. Eines ist eher eine Reichsfigur, die jetzt mittlerweile von allen erwähnt wurde, nämlich Lenin. Lenin, auf den sich die marxistische Gruppe in ihrer Gründungserklärung mal ganz anders bezogen hat, als Erich Hahn es gerade gemacht hat. Sie schrieb, die Intellektuellen müssen, um der proletarischen Bewegung zu nützen, auch wirkliche Bildungselemente mitbringen. Ja, da muss ich auskennen, das ist mal Auto. Da haben wir nichts zu melden. Das explizit gegen die Formulierung von den Massen lernen. Ja. Eine Formulierung, die wir eben Erich Hahn, zwar nicht wörtlich, aber der Sache nach, auch von Lenin übernommen hat und hier verteidigt hat. Zu Lenin ist von unserer Sicht zu sagen, dass er mit Sicherheit ein glänzender Agitator war. Allerdings halte ich es für ein Problem, dass der Inhalt der Agitation mit ja, dem Kiefer auch. Ja, aber ja, wenn der Kaiser selber genau das wollte ich gerne von dir hören, aber als Übernächste, erst der Scham dran. Als Lenin die Bauern agitiert hat, während des Ersten Weltkrieges mit der Parole Frieden, Brot und Land, wusste er, und das kann man auch selber in seinem Werk nachlesen, nämlich schon 1905, dass das Versprechen der Landverteilung an die Bauern bestenfalls ein Übergangsstadium sein darf und danach möglichst rasch abgelöst werden muss von der Kollektivierung. Die Agitation mit dem Land war wirksam, war politisch wirksam, gleichwohl war sie theoretisch, wie wir wissen, falsch. Das Problem von Theorie und Agitation lässt sich an Lenin, wie übrigens, wenn man will, der wurde überhaupt noch nicht erwähnt, bei Stalin, bei seiner Parole vom großen Vaterländischen Krieg, immer auch erörtern als eine wirksame Agitation, die theoretisch falsch war. So, ich bitte, Herr Hahn hatte sich schon gemeldet, aber ich wäre froh, wenn Sie auch zu den Beispielen, die ich jetzt genannt habe, vielleicht etwas sagen können. Ja, selbstverständlich. Ich bin darüber gar nicht so froh, weil ich noch was anderes reden wollte. Also das ist jetzt... Ich habe ja keinen Hänger. Also die Agitation der Land war agitatorisch wirksam, aber theoretisch falsch. Sagen Sie jetzt, haben Sie eben da, weil schon feststand, dass es ein Überraschung ist. Das übertrage ich jetzt auf unsere, beziehungsweise meine Praxis, aber das war nicht mehr meine, weil das schon vorbei war, als die Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone durchgeführt wurde, als den Bauern Land gegeben wurde. Was war das? Das war natürlich eine Übergangsform im Verständnis der Besatzungsmacht, im Verständnis der Kommunisten und möglicherweise nicht nur im Verständnis derer. Heißt das aber, dass die einfach theoretisch falsch war? Ja. Da hätte ich jetzt einen grundsätzlichen Konflikt. Und nicht einfach, sondern sie war entscheidend. Sie war erst einmal, und das gilt für Lenin ganz genauso, sie war erst einmal historisch, praktisch richtig und deshalb agitatorisch wirksam. Jetzt hast du deinen Scheiß gehoben, ja? Würde ich jetzt mal Herrn Held bitten, von seinem Schlagwort abzugehen und praktisch richtig über dich mokiere ich mich. Was ist jetzt Scheiße? Praktisch richtig ist eine Kategorie, die kenne ich aus der ganzen Zonengeschichte, aus der Parteirhetorik, aus der Sache. Du red doch mal nicht über die Kategorie, sondern red mal über die Sache. Das ist die Sache. Red nicht über die Sache. Du hast eine Sache beurteilt, die Bodenreform, die erste. Genau. Die mag vielleicht theoretisch falsch gewesen sein, aber praktisch richtig. Ich habe gesagt, in erster Linie war sie praktisch, historisch richtig. Jetzt möchte ich von dir... Wo ist es richtig? Ist das eine praktische Kategorie? Richtig ist doch ein stimmt oder stimmt nicht. geht sich das aus. Ganz genau, und das ist die Grenze der Theorie und das ist die Grenze deiner Denkweise. Es gibt eben mehr zwischen Himmel und Erde als falsch und richtig. Das sind aber gut, kann ich doch nichts anfangen. Vielleicht muss man Westkommunisten und wir Kinder gelernt. Und ich sage, Himmel und Erde ist mir scheißegal. Und um vielleicht noch mehr auf die Palme zu bringen, ich sage, die Bodenreform genauso wie die von Lenin zu Recht agitierte Landverteilung an diese Bauern war gerecht. Und deshalb. Gerecht auch noch. Jawohl. Entschuldigung. Ich sagte mal was, ich habe jetzt auf das Wort nützlich gewartet. Sag mal, lässt du auch mal einen Panda ausreden? Nein! Kannst du. So, ja, ich mache wirklich weiter, ich lasse mich da auf das Geschwätz nicht mehr ein. Das ist gut. Du schmeißt mit Vokabeln um dich und gehst überhaupt nicht auf Argumente ein. Du kannst nicht gerecht und nützlich unterscheiden, so. Oder? Ich glaube schon. Aber du hast ja auch gerecht noch an eine Stelle. Ja, aber sage ich jetzt nützlich noch dazu. Ja, aber das hast du doch gemeint, nützlich. Aber wofür? Entschuldige mal, was ich meine, wenn ich was sage, überlass mit mir. Ich habe, pass mal auf, mein Lieber, das ist jetzt keine Rede. Ja, der kann doch nicht mal zuhören. Der hört der halt weg, der redet vor sich selber, wenn er wenn da was gesagt hat. Kann schon, wie du es gerade. Ich wiederhole, wenn ich sage, da ist was gerecht, dann will ich nicht sagen, da ist was nützlich. Aber dann schließe ich mich nicht aus, dass das, was von mir als gerecht beurteilt wird, eventuell auch nützlich ist. Und wer hat so? So, jetzt. Jetzt will ich mal, schade, dass jetzt die Blumen raus ist. Ich wollte jetzt noch was ganz anderes sagen. Aber zwischendurch trotzdem noch was. Also, nachdem Karl Held jetzt hier steht, diese lange Rede gehalten hat, wollte ich ihn fragen, aufbauend auf meiner Zwischenfrage, wen du eigentlich anguckst mit deiner Philippika, wollte ich ihn fragen, wofür und wogegen du eigentlich bist. Ich wollte nämlich für sagen, das Gute, dass das unserer Malung. Ich wollte nämlich sagen, um das richtig zu stellen, dass ich überhaupt nicht gegen Agitation bin. Also du brauchst keine lautstarken Argumente dagegen, weiter mit Blickrichtung auf Hahn zu artikulieren. So, jetzt muss ich was ganz anderes noch sagen. Wenn es mir nur irgendwie mal gelinge, Herrn Held zu einem Zuhören ohne rumbrüllen. Sofort brüllen, ohne zu denken. Das kann keiner so. Das glaube ich schon. Zu bewegen. Karl Held, du hast dich als erstes und am grundsätzlichsten aufgeregt, lautstark über Ruhms, und da hast du recht, und da gehe ich mit dir konform, so ein Hegels Theorie von Waren und Denken. Okay, stimme ich überein. Ich habe die gleiche Auseinandersetzung geführt, genau in dieser Zeit. Stimme ich überein. Um das ganz klipp und klar zu sagen, damit ich nicht gleich anfängst zu holen. Jetzt hast du gesagt, erster bis dritter Band Kapital ist das dein bestes Buch. Ich will mich jetzt wirklich nicht irgendwie nageln oder sonst was. Ich habe jetzt eine Frage. Es geht mir um das Verständnis des Kommunisten Held hinsichtlich solcher Kategorien wie Theorie, Praxis, Großsätze. Darum geht es nicht. Das ist es mir daran zu sagen. Ich frage dich, was sagst du zu dem Kapitel im ersten Band des Kapital, wo Marx sich ausführlich und für mich als ehemaligen Bewusstseinstheoretiker nach wie vor von einer Faszination, wie ich sie nicht beschreiben kann, äußert über den Mechanismus der Verwandlung der Kategorien Verkauf der Arbeit in die Kategorie Verkauf der Arbeitskraft. Oder umgekehrt. Ja, das kommt ganz drauf an. Er kann sich wieder zurückhalten. Das kommt ganz drauf an, ob ich den Standpunkt der theoretischen Analyse präferiere oder ob ich den Standpunkt der praktischen Bewusstseinsentwicklung präferiere. Also meine Frage an Karl Held ist, erstens, was hältst du von dieser Analyse? Nimmst du das zur Kenntnis, ja, dass Marx dort, ich meine, klassisch vorführt, wie aus bestimmten ökonomischen Formen, aus bestimmten objektiven ökonomischen Beziehungen mit einer ganz bestimmten historischen Gestalt ganz bestimmte Verschleierungsmechanismen und im Gefolge der Verschleierungsmechanismen auch Bewusstseinsbildungsprozesse resultieren. Oder habe ich das jetzt falsch interpretiert? Und ich sage, in diesem Zusammenhang verwendet Marx im Kapital das Wort Denkform. Er spricht beispielsweise von den Gang und Gäbe Denkformen, die ein spontaner Reflex der ökonomischen Beziehungen in ihrer Oberflächengestalt sind, in ihrer Erscheinungsweise, aber in ihrer objektiven Erscheinungsweise, nicht in ihrer agitatorisch, manipulatorisch oder theoretisch herbeigezauberten Erscheinungsform, sondern in ihrer objektiv-praktischen Erscheinungsform. Diese Erscheinungsformen objektiver Natur entlassen aus sich heraus, werden wieder gespiegelt als Denkformen. Das ist Marx pur. Das ist Marx pur. Und das ist meiner Ansicht nach die Beschreibung eines außerordentlich wirksamen Bewusstseinsbildungsprozesses, den Herr Bulthaupt beschrieben hat, nur noch vermittelt durch die FAZ und das Kategoriensystem der FAZ. Aber meine These ist, dass die Wirkung dieser Wahlagitation, und nur darum ging es mir vorhin, dass die Wirkung der bürgerlichen, der rechten, der reaktionären oder konservativen Wahlagitation nicht nur auf ihre theoretische Konsistenz zurückzuführen ist, sondern darauf zurückzuführen ist, dass sie die Erscheinungsformen bürgerlicher Produktionsverhältnisse zur Ideologie erhebt. Jetzt ist einfach meine Frage, was du dazu sagst, aber du brauchst nicht zu antworten. Und ich sage noch einmal, damit wollte ich nicht das Konzept von Ruhn oder Sohn Rede über diese mystische Dialektik von Wahr und Denkform verteidigen. Überhaupt nicht. Aber ich kann nicht gegen so ein Rätsel argumentieren, indem ich die Kategorie Denkform als unmarxistisch apostrophiere. Das geht nicht. Erstens bleiben solche Vorstellungen ja wohl hängen bei den Formen, die von Marx im Kapital als widersprüchlich dargestellt sind, nämlich die Formen des Austausches und der Zirkulation. Also, ja, sind erstmal die Formen des Austausches und dann wird nach und nach gesagt, erstens, es wird substanziell Verschiedenes gleichermaßen getauscht. Es gibt kein Tertium Comparatione, es gibt kein allgemeines Äquivalent. Ist ein Widerspruch. Gleichwohl findet der Tausch statt. Da kommt dann das Aristoteles-Zitat. Dann kommen alle Formen des Tausches. Jede enthält in sich einen Widerspruch, der durch die folgende erklärt wird. Und dann geht es bei dem sich reproduzierenden Geld nicht mehr. Und dann muss zur Erklärung dieses sich reproduzierenden und sich erweitert reproduzierenden Gelds, also GG', muss her eine Theorie des absoluten Mehrwerts, die den Unterschied zwischen G und G' erklärt. Das heißt, der Übergang von der Theorie der Zirkulation und den Widersprüchen in der Theorie der Zirkulation zu der Theorie der Produktion ist bei Marx richtig. Wenn man dann in der, nur die ersten Kapitel liest, kommt man nicht zurecht damit. Das ist das Erste. Zweitens, die Erscheinungsform erstmal in der Zirkulation hat sich dargestellt in der politischen Ökonomie, nicht zuletzt in der von Adam Smith. Der hat nicht weniger als drei Bestimmungen des Werts einer Ware. Einmal, wie viel Arbeit inkarniert ist, das zweite Mal, wie viel Arbeit man dafür kaufen kann, und das dritte Mal, auf die trinitarische Formel gehen, ist Arbeit plus Rente plus Zins. Das hat der Marx kritisiert. Jedes Mal, deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist die Kritik der politischen Ökonomie. Und durch die Kritik der politischen Ökonomie kommt er dazu, zu erklären, wie der Kapitalismus funktioniert. Was soll da Warenform und Denkform, die ganz am Anfang des ersten Bandes hängen bleibt, und dort eine Widerspiegelung, von der ich nicht sehe, wie was durch was wiedergespiegelt wird, dann konstatiert. Das ist das eine. Das zweite geht eins zurück. Die Privatisierung eines Landeigentums war ein politischer Fehler. Ein politischer Fehler, der ihnen nicht nur Versorgungsschwierigkeiten eingetragen hat, sondern auch die neue ökonomische Politik und das Scheitern der neuen ökonomischen Politik und so fort. Das war ein Fehler. Das war eine Möglichkeit, die kriegsmüden Bauern zu agitieren und ihnen zu sagen, ihr könnt nach Hause gehen. Sie haben die Agitation ernst genommen und haben gesagt, wenn wir nichts dafür bekommen, produzieren wir nicht mehr, als wir zu unserer Subsistenz gebrauchen, und haben damit zunächst die Versorgung der Leute mit Agrargütern dann paralysiert. Insofern kann man sagen, das war ein Fehler. Und ein Fehler mit erheblichen Folgen für die Weiterentwicklung innerhalb der UdSSR. Es liegt ja nicht nur daran, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation nachzuholen, sondern es lag auch daran, mehr Agrarprodukte zu produzieren, als die unmittelbaren Produzenten selbst konsumieren und sie dazu zu bewegen. Was ich auch nicht ungesehen als politischen Fehler ansehe. Vielleicht als historisch kurzfristig, kann sein, aber als politischen Fehler, das haben Sie für mich auch nicht bewiesen. Aber ich würde gerne noch mal was zu den Schwierigkeiten sagen. Vielen Dank für den Hinweis auf diese einzige Stelle. Totalband 1.52, wo Marx das Wort für eine Denkform erwähnt, kurz im Artikelbeispiel. Ich denke, wenn wir über das Verhältnis von Theorie und Organisation reden, ist es gerade nicht objektiv, wie wir reden. Und Ideologie nicht in dem Sinne jetzt von Manipulation durch die großen Bürger und Presse, sondern Ideologie als die unmittelbare Erscheinungsform des Wertes im Bewusstsein der Individuen. Das, was sie denken, bevor sie auch nur ein einziges Mal gedacht haben. Und das die Form, in der das Denken spontanerweise stattfindet. Wenn man nun anschaut, wie Marx den Zusammenhang von Warenform und Denkform auf diesen 101. Seiten konstruiert, zeigt sich doch, dass der Wert als ein Wesen verstanden wird, das nur als ein eigenes Gegenteil bestimmten Formen des Toilettentausches erscheinen kann. Eine Sache, die dann ist, das Bewusstsein sehr gestalt trägt, dass etwa die logischen Kategorien jene sind, die den Verstand spontan wahrnehmen. Das heißt also, wenn im Denken ein Verhältnis geschaffen wird von besonderen und allgemeiner Kategorien, verhält sich der Geist, in dem er diese Vermittlungsleistung erbringt, strukturell und formulär zu der Weise, wie das Kapital gebraucht wird, vermittelt mit mehr. Das ist die Analogie oder die Ableitung, die wir im Kapital Band 1 zwischen Wertform, Warenform und Denkform geleistet wird. Deswegen ist ja zum Beispiel die Parole, unter der das BI angetreten ist, Wissenschaft statt Ideologie, überaus fragwürdig. Zeigt Marx auf dem Kapital, dass die Wissenschaft nur darin besteht, die Common Sense-Vorstellungen, also die spontanen Ideologien, zu rationalisieren, zu systematisieren, zu Systemen auszuarbeiten. Das Kapital ist eine Kritik, das ist keine Wissenschaft. Es hat einen Stand, und so heißt das Buch auch, ne, eine Kritik, es heißt nicht wissenschaftliche Theorie des Kapitals, das heißt Kritik der politischen Ökonomie. Und der Begriff der Kritik ist was anderes als eine Wissenschaft, Gott sei Dank. Wenn man sagt, Wissenschaft sei ein Gegenprogramm zur Ideologie, dann täuscht man sich ganz wirklich. Und wenn man nun Theorie in ein Verhältnis bringen möchte zu irgendeiner Form von Wirksamkeit, dann muss darauf reflektiert werden. Und dann kann man nicht, wie hält das meines Erachtens gut, das Individuum, das hier als Adressat angesprochen werden soll, konstruieren, wie so einen kleinen Haushalt, was laufend Schaden und Nutzen bilanziert, nur eben leider auf eine falsche Weise, weil es eben gar nicht richtig nachrechnen kann, dieser Schaden hinzugefügt wird. Also wenn man unter ihr Haushaltsbuch führt, dann muss eben auch aufschreiben, was ist teurer geworden, was ist billiger geworden und so weiter. Und so eine Aufklärungsweise, die verstärkt nur das, was die Individuen an spontanen Denkformen sowieso im Kopf haben. Das heißt also, so eine Form von Aufklärung ist meines Erachtens direkt kontraproduktiv. Sie treiben die Leute direkt nochmal in die Verdoppelung dessen hinein, was sie sowieso als zu rechnen haben gewesen denken sollen. Der Kommunist ist eine Art besserer Bilanzbuchhalter. Das ist die Konsequenz von deiner Theorie. So sehe ich auch. So siehst du aus, ne? Schmeckt es aus. Also Marx ist ein Anti-Aufklärer von dem Kapital. Er ist kein Wissenschaftler. Ja, nee, ich will dich aber wieder. Marx setzt sich im Kapital mit eben diesen spontanen Dampf- und Gäbe-Denkformen auseinander. Nicht nur. Wäre auch schon wieder eine totale Abstraktion. Marx ging es da nicht um Agitation. Es ging ihm zunächst mal um Theorie und um Wissenschaft. Wieso ist das antiaufrührerisch? Das haben Sie mit diesen, von dieser bürgerlichen Realität erzeugt spontan den Alltagsverstand aufgeprägten Denkformen, sich von einem Anti-Standpunkt auseinanderzusetzen. Wieso das antiaufrührerisch ist? Ich habe nicht gesagt, Anti-Aufklärung, also dass solche Wissenschaft oder nicht Wissenschaft ist. Das ist eine andere Diskussion. Ich sage, es ist nicht wissenschaftlich, weil das, was als Grund der ganzen Verkehrungen, Ideologien, falschen Bewusstseinsformen gelernt wird, selbst nichts ist, was in irgendeiner Weise als vernünftig bestimmt werden könnte, sondern etwas ist, was der erkennenden Vernunft nur in der Form der Metapher zugänglich ist. Dann könnte man diskutieren zum Beispiel, warum der Maßenkapital laufend zur Beschreibung des Kapitalwesens theologisierende Begrifflichkeiten benutzt. Bauer spricht von Fetisch, von unmittelbarer Austauschbarkeit, alles Begriffe, die nichts anderes, und das hat Christoph Türk in seinem Buch Vermittlung aus Gott bleiben gezeigt, denke ich, alles Begriffe, die es anderes sind. Ne? Welcher Ausgabe hast du eigentlich nicht mögen? Das muss ein Aufruf von Soziologen gewesen sein. habe nicht in der Tat die Arbeitskonferenz geschmiedert. Warum soll denn eigentlich eine Politik auf das eingehen, aber jetzt ist schon fast das Problem, obwohl du ganz anders argumentierst wie der Hahn, aber auf die Frage wollte ich eingehen. Ich glaube, ihr dürft euch. Entschuldigung, das ist wirklich. Für den ersten Satz gilt ihr, aber dann gibt es kein Problem. Also eine Anfrage. Ich sag's an, ja. Mensch, was seid ihr für Mimosen? Ich denke, ihr wollt die Welt verändern, oder sind wir hier unten ein? Ihr seid komischer Leute. Jetzt gewöhnt euch halt dran, dass das Kapitelschaft nicht Seminar mit lauter Unsinn ist, sondern dass da einmal gegengehalten wird und es nicht hin und her geht. Ihr immer mit eurem Anstand, am Anstand geht die Welt doch zugrund, mit Anstand geht sie in jeden Krieg. Habt ihr immer. Ich kann euch noch Ehre und Anstand erklären, wenn ihr wollt. Alter, du bleibst doch jetzt. Scheißdreck. Also, wenn daran die Welt zugrunde geht, dass ich mir deine Brüllerei nicht fallen lasse? Doch. Mein lieber Freund. Hör zu. Geht's langsam. Und ich meine auf der Anfrage. Du hast vorhin ein Plädoyer für Wissenschaft gehalten. Jetzt, ja. Jetzt schon wieder. Jetzt schon wieder. Das war ja Quatsch. Es geht um die Entdeckung des Worts, das wirklich öfters vorkommt. Denkt man im Kapital. Jetzt weiß ich nicht, ob alle Anwesenden ausgerechnet das Buch studiert haben. Jetzt versuche ich mich in einer Kurzfassung dessen, was da los ist. Die Behauptung von Marx ist, und weil es um Ware, um Geld, um Kapital, um Zins und so weiter, es kommt auch in Drittelbank vor, um Einkommensquellen und so weiter gegen diese Gesellschaft. Denken die Leute, ist selbige Denkform gang und gäbe. So, über das möchte ich jetzt mal sagen. Ich meine nicht, dass die Ware für einen Gedanken eines Menschen über sie verantwortlich ist. Ich meine auch nicht, dass eine Investition für den Gedanken eines Menschen über sie verantwortlich ist. Das vermag ein Gegenstand schlechterdings nicht. Also man denkt über die Diskussion nach, die Diskussion macht doch nicht dem einen oder anderen anwesenden Individuum an Gedanken initiiert, sondern er macht sich seine. Was? Begründet ihn. Jemand hier hat dann irgendjemand von der Verantwortlichkeit und insofern. Das ist ein deutscher Ausdruck, der hat verursacht. Einer üblen Moralisierung der Wissenschaft. Guter Mann. Nochmal. Die wahre Neufassung. Die Ware ist nicht die Ursache des Gedankens über sie. Verantwortlich machen, haftbar machen und so weiter ist nicht mal euch, wenn sie dieser Sprachausdruck. Also, jetzt, ich sage nicht alle, und ich möchte, dass ich mehr dürfte, aber ich kann nicht so viel. Nochmal, ihr habt Sachen jetzt beide, das ist noch die Gemeinsamkeit so. Und wie liest du dann, oder wie verstehst du dann die Aussagen von Marx über? So, es ist immerhin die Behauptung, dort, und weil die Verhältnisse so sind, weil es auf Ware und Geld ankommt, denken die Leute aufgrund so, in Klammern, verkehrt darüber. Das steht dort im Kapital, das ist ja euer Anspielung auf den Kapital. Nur, ich möchte erstens aufmerksam machen drauf, ihr rührt an die alte Geschichte, was Generationen von Marxisten hin und her gewählt haben, mit dem notwendig falschen Bewusstsein. Mein Angebot heute Abend, ich kann euch von eurem Problem erlösen. Das Problem hast du nämlich so, wenn es auf Ware und Geld, auf Kapital und Zins, auf Arbeit und Lohn und so weiter ankommt, sind die Leute praktisch gezwungen, sich diesen Verhältnissen zu akkommodieren und sich auch theoretisch in ihnen ihren Vorteil auszurechnen. Sie fragen sich eben nicht, was ist der Wert, wie geht er? Was ist der Arbeitslohn, wie geht er? Sondern sie sagen, ich bin darauf angewiesen, möglichst billig etwas zu kaufen, möglichst viel für meine Arbeit zu bekommen. Es ist eine praktische Stellung, in die die Leute gezwungen sind, die sie zu theoretischen Überlegungen des Umgangs mit ihnen zwingt, veranlasst. Bitte schön, habe ich abgeschwächt. Nein, nur, pass auf, was ich wirklich sagen will. Richtig, was? Solange ich drüber nachdenke, wie komme ich morgen auf meine Kosten? Und übrigens nochmal, kannst du wiederholen. Das muss jeder in diesem Laden. Mache ich mir Gedanken, aber das sind nicht die Gedanken, die zur Erklärung des Ladens taugen, sondern zum Umgang mit ihm, in ihm, zum Zurechtkommen in ihm. Das ist der ganze Gehalt des notwendig falschen Bewusstseins, der Denkwort. Nie und nimmer ist der Gehalt, so wie ihn Bruns, jetzt ist die Gemeinschaft meiner Lehre vorgeschlagen haben, Ware führt zu, Ware verursacht, Ware ist verantwortlich für, Ware führt zu falschem Denken. Nur so wie ich es jetzt glaube, kann der Gedanke bei Marx rationaler sein und hat was für sich. Und übrigens, er sagt es auch in der Warenanalyse, dass die praktische Stellung in ein theoretisches Urteil übersetzt, ist das, was bei ihm als notwendig falsches Bewusstsein kursiert. Weil er ist doch nichts dahinter, kein Geheimnis. Gegangen ist mir sogar um noch was anderes. Übrigens, das ist das, was jeder Kommunist vorfindet. Lauter Leute, die sagen, die Ware, ihr Preis, das Kapital, das, was es investiert, ob es sich anstellt oder nicht. Der Zins, wie hoch ist er, kann ich ja heute bauen, kann ich nicht mit dem Zins. Und nicht zu vergessen, die Nation, der Staat, die Staatsgewalt. Lauter Bedingungen meines Lebens. Also akkommodiere ich mich all diesen Bedingungen, so gut es geht. Die Rechnerei mit diesen Bedingungen, die übrigens real sind, ich habe nicht so viel Einbildung, die führt zu Einbildungen über ihren Nutzen. Es wird ganz anders. Das ist ihr Tat, sich das so zurechtzulegen. Die kriegen vor lauter Sorgen, der eine mit seinem Chef, der andere mit seinem Lohn, der eine mit seinem Chef, der andere mit seinem Preis, mit seiner Pampers, die er für die Kinder kaufen muss. Kriegen sie Probleme und da machen sie sich einen rein drauf und der hat nichts mit der theoretischen Distanz zu tun, die heißt, warum geht denn das hier eigentlich so zu? Das ist der Unterschied zwischen notwendig falschem Bewusstsein, Denkform und so weiter und dem, was eine Theorie sonst Gemeinde nennt. Aber eine Theorie ist das, was Sie sich zurecht machen. Auch. Bitte, Schluss. Das war mein Angebot. Jetzt wollte ich aber noch was nachschieben. Ja, aber darf ich fragen, wo du damit bist? Denke ich zum Beispiel. Denke ich zum Beispiel deswegen. Weißt du, auch so, da kommt doch Denkform vor. Was da mit notwendig angedeutet bei Marx, also so, einverstanden, und fängst dann an und tust so im Gestus einer Erläuterung einen Satz hersagen, in dem fünfmal das Wort bestimmt vorkommt. Und da fällt mir auf, du musst Soziologie studieren. Weil statt eine Bestimmung von einer Sache abzuliefern, immerzu bloß bestimmt, bestimmte Verhältnisse, bestimmtes Denken, bestimmtes Bewusstsein, bestimmt, dann sag doch mal, an einem Fall, nicht immer bestimmt dazu, sondern Warenform hast gebraucht, vertauscht wird, der Mensch nimmt zwar als, was kostet die Sache? Ja, einmal das so, schon wenn das ganze Kapital in seiner sozialwissenschaftlichen Interpretation entmystifiziert, dann ist es weg, euer Rätsel. Also deins zumindest. Immerzu, bestimmte Verhältnisse erzeugen bestimmte Bewusstsein, aber das stimmt doch gar nicht. Die erzeugen doch gar nicht. Ich habe doch angeboten am Anfang, die das Bewusstsein macht, nicht jeder das selber. Du sagst verursachen, ich sage erzeugen. Naja, gut, also ich weiß nicht, aber ich glaub, die Sprachverhältnisse zwischen Ost und West haben sich dermaßen auseinanderentwickelt. Okay, die Sprachverhältnisse von Ost und West reduzieren sich darauf, dass Karl Held sagt, verursachen, Adler, erzeugen. Also, das ist sehr ähnlich, ich finde es so bescheuert, ich hoffe, dass mit dem Schatz ist es beendet.